nimmt er auf. Er zeigt oben was an. So, jetzt nimmt er auf. Wir stellen ihn einfach, naja, möglichst ohne, dass er sich bewegt. Das Scheißding ist sehr empfindlich, wenn man es anfasst. So, wir fangen an. Singst du jetzt dein Lied, oder? Der Gast darf einen Jingle einsingen. Ja, haben wir dir das nicht vorher gesagt, damit du nicht nee, wegläufst. Nee, hab ich nicht, aber. Machen wir mit deinem Namen oder ohne deinen Namen? Mit. Ja. Aber nur mit dem Kescher-Namen, ja, würde ich sagen. Ne? Razziha ist richtig. Razziha, genau. Mhm. Wie es geschrieben wird, ist eigentlich egal. Das können die Leute selber nachgucken. So, wir sind also, Debudi kennt man, glaube ich, von der Stimme schon. Xibalba 01 ist auch dabei. Und als Gast haben wir heute unseren Razziha. Genau. Wir fangen mal an mit dem Fragebogen. Ist auch für uns der erste Cash ist gut. Ich muss ihn mal ein bisschen weiter rüberstellen, das kann ich rausschneiden. Ist auch für uns der erste Podcast jetzt von diesem Stil. Und deswegen fangen wir einfach mal mit dem Fragebogen an. Ich stelle mal die Fragen. So, ich stelle die Fragen mal. Wie lange bist du dabei? Also grob. 1,5 Jahre, 2 Jahre, ganz grob. Also kein blutiger Anfänger mehr. Nicht so ganz. Wie viele Caches hast du? So über den Daumen? 1.000. In 2 Jahren? Ja. Also eher ein Genusscacher, kann man sagen, in der heutigen Zeit. Ja, also das war früher ein bisschen anders. Und seit ich dann halt mit Pibalba und Baigo SLK losziehe, sind es dann halt nur ein paar mehr. Die Dienstagabendgruppe, genau. Muss man dazu sagen. Dienstagrunde, ja. Genau. Und wie bist du zum Cachen gekommen? Ich wusste, dass Xibalba und Alpha-Männchen das machen und dann hat mich ein Kollege in der Firma angefixt und mich halt dazu gekommen. Zack, ist man dabei, ja, das kennen wir irgendwo hier. Alpha-Männchen ist auch noch unterwegs? Der ist auch noch gut unterwegs, er ist mit bei der Dienstagsrunde dabei. Habe ich lange nichts von gelesen, Mensch. Hast du schon mal ein Event besucht? Ein paar hier in der Gegend. So. Die Buxtehude, ne? Ja. Da meine ich doch, haben wir uns noch mal gesehen. Ja. Aber Mega oder sowas noch nicht? Mega noch nicht, ne. Willst du da noch mal hin? Wenn eins in der Gegend ist und man da irgendwie hinkommt, ja, aber. Was heißt in der Gegend? Mit Pom war ja nicht weit. Ja, das passt zeitlich nicht. Ja, also wäre ich jetzt im Urlaub nicht nach England gedüst, hätte ich überlegt, nach Finnland zu düsen. Ach so, ja, stimmt. Das war das nicht sogar das gleiche Wochenende wie Köln? Oder Woche danach, Woche davor? Naja, um den Dreh rum. Finnland soll aber gut Flüssigbetankung stattfinden, soweit ich gehört habe. Das ist ja nicht von Nachteil. So, was haben wir noch? Wie hast du die Koordinaten deines ersten Caches ermittelt, den du versteckt hast? Hast du überhaupt schon einen versteckt? Eine Handvoll. Guter Fragebogen, muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja, klar. Ja. Ich habe mit meinem ersten GPS, Else genannt, habe ich mich dahingestellt und einen ganz langweiligen Leitplanken-Nano versteckt. Und, Nano? Ja, ein Leitplanken-Nano, das Tollste und Lustigste von allen. Was hast du denn da als Gast draus? Ja, und habe da tatsächlich noch, ich glaube sogar die Mitteln-Funktion benutzt schon. Nein, was für GPS denn? Das war ein E-Trex damals. Mit Karte schon, ist Legend oder das ganz einfach Geld? Das graue HCX. Mit Karte aber schon, ja. Mhm. Also ein gutes Gerät. Ja, ja, ja. Einmal vermessen oder mehrere Tage verschieden? Einmal, ein Tag. Ja, ich glaube, das macht schon jahrelang keiner mehr. Das habe ich, glaube ich, nur erst. Da war mal am ersten Multi, bin ich irgendwie 50 Kilometer gelaufen, um den 10-mal an verschiedenen Tagen aus verschiedenen Richtungen kommen, so wie es beschrieben war. Das macht heute keine Sau. Wenn das einmal zählt, erklären sie dich für verrückt. Ja, da siehst du ja das Teil von vom Dashing Survivor, das oben an der Straße, wie heißt das noch, wo man selbst seine eigenen Koordinaten messen und eintragen soll und so, da ändert sich auch nichts. Ja, das glaube ich. Die meisten machen es auch einfach gar nicht, glaube ich. Die Leute sind echt, also mein Gefühl, sind faul geworden. Welche Internetseiten benutzt du denn so, außer GC.com selber? Irgendwas zum Geocachen meine ich jetzt speziell. Irgendwelche Foren, Blogs, was weiß ich nicht. Ich schaue ab und zu mal ins Forum bei GC.com und ich war mal oder bin angemeldet bei Open Caching. Da irgendwie eine Dose gelockt oder zwei und das dann sein lassen. Eine reicht, eine Plattform. Ja, das stimmt. Und am Forum, in diesem blauen Forum, ne? Von GC.com selber. GC.com. Hm? Ja, das nennt sich das blaue Forum. Das ist, viel läuft da auch nicht. Aber es ist der Ton ist besser als im Grünen. Eigentlich nutze ich das eher, um mal was zu suchen, wenn ich mal irgendwas wissen will, aber nicht zum Mitdiskutieren. Ja, aber da bist du schon weit vorne, dass du die Suchfunktion benutzt. Also die meisten fragen erstmal, bevor sie die Suchfunktion benutzen. Ist wirklich so, also speziell im grünen Forum, da liest du 30 Mal die gleiche Frage, die auch schon 35 Mal beantwortet wurde. Das ist, was hältst du denn überhaupt von den Konkurrenzplattformen? Naja, eigentlich hast du es ja schon gesagt, zwei bei Open Caching. Kennst du überhaupt noch andere? Nö. Terracaching, Manzi, irgendwie alles. Nie gehört. Ja, ist auch nicht so viel verpasst. Interessiert mich auch nicht wirklich, weil eine reicht. Obwohl, das darf ich ja nicht sagen. Dann meckern sie wieder alle. Open Caching ist ja die deutsche Plattform. Ah nee, Open Caching ist ja auch die erste von Garmin-Plattformen gehört, dieses Open Caching.com. Nö. Ja, das. Nö, muss das, ja ganz toll sein. Nee, das ist die Totgeburt schlechthin. Also, das haben alle, glaube ich, ausprobiert. Und hast du da was mal gemacht? Ich habe mir das mal angeguckt, ja. Hast du es auch benutzt? Nein. Ich habe alle meine Founds importiert, das kann man, obwohl die da gar nicht gelistet sind. Leider konnte man sie danach nicht bearbeiten und er hat aus der GSAK-Datenbank auch gleich alle Hints mitgenommen. Wir stehen jetzt also in den Caches stehen jetzt Logs, wo H-Klein drin stehen, wo ich die gefunden habe und kriege das nicht wieder raus. Super, ja. Das ist ja ganz toll. Ja, ich fand das ich auch. Ich wollte gerade noch sagen, dass ich den technischen Ansatz dort auch interessant finde. Das ist genauso wie auch opencaching.de. Auch da sind ja Funktionen in der Plattform drin, die ich besser finde als bei geocaching.com. Ja, die Funktion, ja. Mein größtes Problem ist einfach nur, was nützt es, wenn die Karte so leer ist. Ja, und was da drauf ist, ganz ehrlich, die paar Ozeanlis, die ich gesucht habe, war nicht empfehlenswert, um das vorsichtig zu sagen. So, was haben wir denn noch so Schönes? Wie wird es denn bei dir weitergehen? Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, mal, dass du auch im Moment ein bisschen cashmüde bist. Ja, im Moment hat das ein kleines bisschen nachgelassen nach einem super guten Cache in Hamburg von Mistvieh. Genau, kannst du ruhig nennen, den kennen wir alle. Ja, den magnetischen Nordpol. Und danach gibt es irgendwie nicht mehr so viel Gutes, also außer irgendwelchen Dosen an der Baumwurzel. Wobei aktuell in Buxtehude tut sich ein kleines bisschen was. Der Baiko SLK hat so ein paar Dinge rausgebracht. Der letzte große Kino, den habe ich auch gerade gemacht hier. Wie heißt der? 20 ja, Fuß. Den fand ich schon sehr genial. Ja, doch, also der hält das hier im Moment ein bisschen hoch. Seitdem er keine Mysteries macht, kriege ich die ja auch. Die Mysteries kriege ich ja nicht. Aber die letzten, die er gemacht hat, haben mich auf der dieser Durchfahrt. Ja. Fast 20. Ja, fast 25. Oder fast 25. Ja. Klasse. Einfach klasse. Doch, Baiko SLK muss man da doch mal loben. Mhm. Hattest du schon mal, der ist gut, hast du schon mal Probleme wegen Cachen gehabt mit Jäger, Förster oder Polizei? Wir sind ja noch nicht drauf eingegangen. Wir sagen später, warum wir jetzt lachen. Das lassen wir erstmal aus. Ja, wir hatten schon mal das eine oder andere Erlebnis mit den Kollegen in den inzwischen silber-blauen Autos. Echt? Ja, also nur so komische Fragen, ob wir denn da eine Männergruppe machen. Warst du dabei? Als wir waren zusammen im Hamburger Industriegebiet unterwegs. Ja, haben uns stolz 100 Meter vom PKW entfernt. In Richtung eines Zaunes, haben kurz den Zaun angeschaut, sind wieder zurückgekommen zum PKW und schon stand dort noch ein PKW hinter unserem. Ja. War sehr interessant, weil wir haben natürlich vermeiden wollen, das zu sagen, dass wir Cacher sind, haben einfach nur gesagt, wir waren kurz austreten. Zusammen? Zusammen. Ja, das macht natürlich einen eigenwilligen Eindruck. Wie viele Männer? Wir waren zu zweit. Achso, dann geht er noch. Ich glaube, es war gut, dass sie uns einfach schnell haben gehen lassen. Wir hatten beide eigentlich so schon die Motivation, jetzt irgendwelchen lustige Sprüche zu reißen und zu gucken, ob wir uns nicht gegenseitig in irgendeine böse Situation reißen können. Es ist gut ausgegangen. Also noch keine ernsten Begegnungen. Und in Buxtehude irgendwann mal so abends oder im Dunkeln so eine Frage, als wir dann im Wald dran standen, das Fahrzeug von denen an uns vorbeigefahren ist und kurz danach wieder kam. Wir haben wohl irgendwie unsere Reflektoren und Stirnlampen gesehen. Ja, klar. Und dann fragten, ob wir da irgendwie eine kleine Party feiern wollten, weil mehrere Leute im Dunkeln mit irgendwelchen Stirnlampen und das sah wohl schon seltsam aus. Merkwürdig, kann ich verstehen, ja. Wenn ich kurz ablenken darf, schönen Gruß an Alpha-Männchen, der gerade in Norwegen unterwegs ist. Der hatte Spaß an der Grenze, als er von Schweden nach Norwegen gefahren ist. Der hatte halt, während er so alleine im Auto saß, mit ganz kurzen Haaren, also fast Glatze, ähnlich wie dieser eine Norweger, der jetzt ja diese traurige Berühmtheit da erlangt hat. Er saß halt dort mit Netbook, mit einem GPS, mit einem Smartphone, mit einem GPS an der Windschutzscheibe, diverse technische Ausrüstung, eine komische Tasche auf dem Beifahrersitz. Ja, und der wurde dann erstmal doch recht intensiv befragt, auf beiden Seiten, so mit Händen und Füßen und Englisch, das Ding. Was er dann da jetzt tun will. Und da hat er dann halt wirklich ausgepackt und gesagt, okay, er ist halt Geocacher und durfte es wohl ausführlich erklären, was dieses Hobby denn ist. Das ist erstaunlich. Also wir sind ja letztes Jahr, also wann war ich denn dabei nach Sigmund Stones letztes Jahr? Ich weiß nicht mehr. Es ist natürlich alles aufgerührt. Ich wollte gerade sagen, zu der Zeit war an der Grenze gar keiner, da konntest du so rüberfahren. Ja, ja, aber jetzt sind wir natürlich gerade sehr vorsichtig. Ja, weil sie hatten ja behauptet, sie wollen das so ignorieren, mehr oder weniger. So hörte sich das in den Nachrichten immer. Naja, wenn sie es Also nach dem Vorfall an der Grenze, ich habe jetzt gerade mit ihm telefoniert, während er jetzt da noch in Norwegen gerade verweilt. Das war wohl schon recht intensiv. Das ist ja ein Ding, echt. Das nicht, war mir, hatte ich auch nicht mitgekriegt. Okay, jetzt haben wir den, wir haben auch den allgemeinen Teil erstmal fertig. Jetzt kommen noch so ein paar Geschichten aus der sogenannten Community. Oh. Ich nenne das mal Kescher-Medien. Das ist so diese Inzucht der Kescher. Das ist unfassbar. Es wird ein neues Forum aufgemacht und es melden sich die gleichen 30 an, die in den anderen Foren auch überall als Erste drin waren. Das ist schon, hat schon so ein gewisses Absurdes. Hast du überhaupt was von diesen Challenges mitgekriegt? Ich habe mitbekommen, dass es sie gibt. Ich habe noch keine. Ich habe gesehen, dass Biker SLK irgendwie einen gemacht hat oder zwei. Wahrscheinlich muss man auch mal ein oder zwei gemacht haben, um zu sehen, wie schlecht die wirklich sind. Keine Ahnung, gibt es hier überhaupt welche im Landkreis? Keine Ahnung. Ja, Biker SLK hat ja einen in Stade gemacht, das ist ja nicht weit weg. Der hat einen Challenge? Ja, da gibt es einen, da muss man sich auf so eine Kanone setzen da. Ach, daher das Bild. Irgendwo da am Schwedenhafen, Schwedenspeicher. Aber das ist schon genau deswegen, ich mag das Konzept jetzt schon. Was haben sich alle über diese Challenge? Da war ja eine Explosion, da gehörte ich ja auch zu. Ich habe da auch sofort drauf geschimpft. Und dann fragt man mal einen, der nicht da überall mitliest, das ist ein Scheiß. So viel mal zu diesen Punkten immer, ja, wir Geocacher müssen ja mal ein Sprachrohr finden. Ja, dann sucht man und findet man eins. Ey. Naja, wir wollten ja nicht unsere Meinung hier verkünden. Ja, vielleicht setze ich mich auch mal auf eine Kanone, habe ich auch mal eingesetzt. Naja, also es gab erst ein Aufschrei wegen der Challenges, weil die ehrlich gesagt schon selten blöd waren. Die haben ja nun gar nichts mit Geocaching zu tun. Und dann als Beispiel hatten sie auch noch eingerichtet Kiss a Frog. Ja. Also du saßt zu Hause, küsstest einen Frosch und kriegst einen Punkt für. Super. Und als sie dann noch alle mitgekriegt haben, diese Punkte zählten zu den Found-Punkten, dann war natürlich die Hölle los. Ich meine, klar, die Zahl ist ja völlig unwichtig, aber dann ging so richtig der Punk ab. Nur mal so am Rande, dass du überhaupt weißt, warum wir fragen. Deswegen, hätte man ja auch sagen können, dann lasst man halt wieder Logbedingungen zu. Ja, in die Richtung ist ja, also es wurde dann in den Foren eingestellt, was alles. Die Founds werden jetzt nicht mehr gezählt, sondern die werden jetzt einzeln gezählt. Und wenn du keinen Challenge machst, kriegst du nicht mal in deinem Profil irgendwie mit, dass es die gibt. Also ich habe keinen gemacht, ich sehe die gar nicht, weil ich finde das einfach, nee, also für mich ist das echt schon ein Grund, die Plattform langsam zu wechseln, wenn das so weitergeht, weil ich fand das. Aber daran sehe ich mal, also, ne? Die schweigende Mehrheit, die angeblich ja genauso denken. Was hältst du denn von T5ern? Also jetzt gar nicht speziell klettern, sondern überhaupt mit Hilfsmitteln und so. Finde ich von der Idee her klasse, wenn nicht die Welt damit zugepflastert wird. Aber das Problem haben wir, glaube ich, nicht. Nö. Also ich kletter nicht, da bin ich bekennender Sissi-Cacher. Außer man muss, wie bei den alten Steinen, wo ich ja beinahe nicht hätte drauf müssen und wo Biker SLK ein Stück später kam. Ja, da muss man mal zusagen, dass wir da mit einer 8 Meter halt Leiter sind. Ja, das war eigenwillig, Geschichte. Ja, mit einer senkrecht stehenden 8 Meter Leiter. Das zählt aber auch nicht als Klettern, das zählt als Schwachsinn, aber auch das muss man ja mal machen. Also von daher, wir waren ja erwachsene Menschen, jeder konnte das selbst beurteilen. Eigentlich hätte man uns entmündigen müssen. Aber nö, ja. Genau. Ich finde auch so die Idee klasse, was für sich auf eine Elbinsel zu fahren oder so, passt schon. So. Oder irgendwo in der Ostsee zu tauchen oder so, wer es mag. Naja, gibt es ja auch mal verschiedene Ansätze. Also ich habe immer, früher haben sie mich mehr aufgeregt, mittlerweile überhaupt nicht mehr. Erstmal gibt es genug andere. Und was mich früher mal gestört hat, war einfach, ich fand immer besser Caches, die jeder machen kann. Ein Hilfsmittel finde ich okay, auch jetzt auf der Elbe zum Beispiel. Da muss ich mir halt ein Boot besorgen. Aber das kann jeder geistig normale, gesunde Mensch machen. Und da hatte ich immer so ein bisschen bei Tauch- und Klettercaches so meine Probleme, weil du halt doch ein Spezial können haben musst. Das fand ich immer. Ja, gut. Aber man wird schlecht auf die ISS kommen, aber ansonsten. Ja, dass da einer genehmigt wurde, das ist auch so ein Punkt. Aber den haben wir Gott sei Dank nicht im Fragebogen. Was haben wir denn noch? Das haben wir. Ja, gut, Spezialwissen dasselbe. Bei Mysteries gut. Was hältst du von, von Mysteries, die wirklich so richtig. Ja, richtiges Fachwissen benötigen. Also nicht mehr von ein bisschen googeln reden. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass irgendwer das schon irgendwie hat. Das ist gut formuliert, ja. Ich denke, es ist keine Schande, mit einem Telefonjoker daran zu gehen. Ja, ich glaube, das sagt schon alles. Da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. Wir sind ja angestachelt von Biker SLK, haben wir ja versucht, den einen oder anderen rauszubringen, der noch ein bisschen schwieriger ist, auf das Biker SLK etwas länger suchen muss, ja, oder knobeln muss, und es ist uns nicht gelungen. Noch nicht. Noch nicht. Also, kommt noch. Ja, Da ist so ein Teil, wir haben einen Teil rausgebracht, Albtraum von mir, in der Hoffnung, dass Biker SLK da so ein bisschen knurbelt und der hat das im besoffenen Kopf in 10 Minuten gelöst und wir waren völlig frustriert. Vielleicht war das zu schwierig, das musst du einfacher machen. Ja, irgend sowas muss sein. Was hältst du denn überhaupt von diesen Lockbedingungen, die es mal gab? Gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Gibt es jetzt bei den Challenges wieder, aber früher gab es ja richtige Lockbedingungen. Hast du das überhaupt noch miterlebt? Also zum Beispiel, du musstest tatsächlich... Als ich angefangen habe, hat das gerade geendet. Ich habe ein, zwei gemacht, einen in England gemacht, wo du halt hingehen sollst, dich an der Brücke fotografieren mit deinem GPS. So ein bisschen wie so ein Earthcache. Ja. War okay, kann damit leben. Kommt drauf an, was da jetzt die Bedingung ist. Okay, aber diese Hardcore-Dinger hast du nicht noch miterlebt, wo du dann entwinden musstest, irgendwie braune Farbe ins Gesicht schmieren und Obama rufen oder irgend sowas. Ja, solche gab es auch. Naja, gut, wer sich unbedingt lächerlich machen muss, also das würde dann doch eher auf der Ignore-List landen. Ich glaube, deswegen haben die damals auch weggenommen, die Lockbedingungen, weil die wurden teilweise absurd. Also da wollte jeder so seine eigenen Regeln über die Lockbedingungen sozusagen einführen. Ja. Das wurde echt schon manchmal komisch. Also das hatte nichts Witziges mehr. Ich sag mal so jetzt die Walddusche, wenn das ein Begriff ist. Ja. Das ist für mich die Selbstverständlichkeit, die zu erfüllen, obwohl es die ja nicht mehr gibt, die Lockbedingungen selber. Klar. Aber ich würde sie trotzdem erfüllen. Ich finde es auch okay, wenn man sagt, was weiß ich, du musst einen Baum hochklettern, dass man halt sich oben fotografieren lässt. Ist auch in Ordnung. Ja, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Wenn man jetzt klettern mag, ist so. Wir klettern zwar hoch, aber mich ärgere mich jedes Mal, dass da ein Foto gefordert wird. Nö. Also ich sage auch ganz ehrlich, wenn wir gehen da so zwei zum Klettern, und dann klettern wir abwechselnd die Bäume hoch. Nein, ich gehe nicht auf jeden, sondern wir gehen abwechselnd die Bäume hoch. Da habe ich kein Problem mit den anderen jeweils dann mitzulaufen, weil wir machen es ja gemeinsam. Das ist ja trotzdem Teamarbeit. Beim Multi findet ja auch nicht jeder jede Station. Ja, deswegen fand ich das mit diesen Bildern immer, das sind ja die Sissi-Bilder, nennen sie dich jetzt. Marco fordert ja jedes Mal, dass er Sissi genannt wird. Klappt doch auch nicht so gut, ne? Also, naja, so viel klettern wir auch nicht mehr. Andersrum bin ich doch bei der ersten Nordsee-Taufe von einigen noch schräg angeguckt worden. Ich habe das schon zum Ende der Nordsee-Taufe geloggt via Handy und habe dann ja mein T5er Ehrenkodex-Bildchen gleich mit hochgeladen. Habe ich gesehen. Doch, gibt's also zu meinem Log-Eintrag bei der ersten Nordsee-Taufe gibt es ein Ehrenkodex-Bild, was mich halt mit Mütze und hochgezogenen Kragen und so weiter so halb verschleiert auf dem Boot zeigt. Und das habe ich dann natürlich auch Ehrenkodex-Bildchen genannt. Ich bin schon auf der ersten Taufe darauf angesprochen worden, ich soll das noch nicht ins Lächerliche ziehen. Und auf der zweiten war das sogar auch noch Thema. Das war immerhin ja genau ein Jahr später. Oh mein Gott, das nehmen die sich auch noch zu Herzen. Ja, doch. Ja, manche ist das ernst, Cashen. Das hat mit Spaß nichts mehr zu tun. Ja, aber die haben sich mir gegenüber auch geoutet. Ich fand das klasse. Oh mein Gott, ey. Naja. Was hältst du denn davon? Es gibt immer wieder die Idee. Heute kam sie gerade wieder frisch auf Google Plus, so eine Art Verein zu gründen, um so ein Sprachrohr für Geocache. Ja, noch ein Verein. Die Reaktion habe ich schon. Noch ein Sprachrohr. Irgendwie kriege ich die Reaktion von allen, die cachen. Also kann ich davon ausgehen, dass dich das auch nicht wirklich begeistert. Nein. Ich kann auch ohne den Verein cachen. Ja, so sehe ich das auch. Aber es ist tatsächlich immer wieder die Überlegung, so eine Art Verein. Ja, Verein wird nicht gerne in den Mund genommen, weil sie dann alle wissen, dass gleich die Keule kommt. Es hieß dann heute auch wieder, dass man ja aber trotzdem gemeinsames Auftreten bräuchte. Vielleicht müssen wir auch in Uniform cachen, keine Ahnung, wie Sie sich das vorstellen. Also, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber die Frage muss ich ja, an der Reaktion vom Lachen sah man schon, okay, brauchen wir nicht ins Detail gehen. Dann die zweite Frage wäre, ob du dich deren Regeln beugen würdest. Ich gehe mal davon aus, die beantwortest du dann ähnlich. Was für Regeln? Also, ne. Ja, das hat man auch. Schon mal per se nicht, nö. Finde ich gut. Das ist genau das, was ich heute auch geantwortet habe. Ich halte mich als erster nicht an eure Regeln und zweitens, wie wollt ihr die überhaupt durchsetzen? Ich frage mich immer, wie sie das verbreiten wollen. Denn jetzt so wie du guckst, du liest den Scheiß ja gar nicht mit. Wie sollst du das denn? Also, ist mir. Aber da sind bestimmt dann wieder zwei, drei Pöstchen zu vergeben und es gibt ja auch schon dieses Dreigestirn. Die haben in MacPom tatsächlich schon eine Arbeitsgruppe gehabt, wo sie das vorgestellt haben. Also, es ist der eine ist von Open Caching oder von der deutschen Wander, alles was mit deutscher irgendwas anfängt, habe ich irgendwie ein Problem, ich weiß gar nicht warum. Aber er ist von der deutschen Wanderjugend, der Bertram oder wer heißt? Ja, Jörg Bertram. Und dann ist noch einer, der ist irgendwie beim Staat, beim Umweltschutz beschäftigt oder irgendwie sowas. Also ich weiß das nur sehr grob. Und ein dritter, ich weiß nicht, wo der herkommt. Und die drei versuchen so ein bisschen... Ja, ich weiß immer nicht, ob sie sich Pöstchen beschaffen wollen oder ob sie es ernst meinen und für die Cacher was tun wollen. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Aber die haben dann den MacPom praktisch angeboten, so einen Workshop, wo wir alle hinkommen können und wo sie vorstellen wollen, was sie eigentlich vorhaben. Gab es wenig Schnittchen? Nee, und es waren wohl auch nur 30 Leute da oder so von ein paar Tausend, die da rumliefen. Also es zeigt eigentlich, ja, ich weiß auch nicht, wie es gehen soll. Also ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Schnittchen und Fähnchen. Mit Schnittchen? Die Fähnchen haben geklappt. Was denkst du denn bei LPCs, also bei Lost Places? Meinst du, dass es die weitergeben wird? Also es gibt ja im Prinzip zwei Sorten von Lost Places. Einmal Sache wie Ibia, dass man durch irgendwelche uralten Bunker kriegt. Ja. Und dann die Geschichte mit dem Umzug. Ja. Mit so irgendwelchen Häusern, die... Da können wir drüber reden, das hier zu. Ja, die noch so lange stehen, bis sie abgerissen werden. Ja. Ist, glaube ich, abgerissen. Inzwischen weiß ich gar nicht. Irgendwie auf jeden Fall hat er, ja. Ich war bis mitgekriegt, irgendwie hat er ihn dicht gemacht, den Cache. Ich denke mal, das geht, kommt durch den, durch den Abriss, ja. Also so alte, verlassene Bunkergeschichten irgendwo in der Weltgeschichte zu besuchen, finde ich klasse. Ibea hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, Ibea ist großartig. Ja. Mich wundert immer noch, dass man rauf darf, ehrlich gesagt. Ja. Also by the way, diese Woche haben sie, oder sind sie dabei, den Lerfzahl auszuzumachen. Ja, die Stadt Geesthacht hat schon etliche Bunker wohl eingezäunt, hatte ich jetzt gelesen, habe ich gehört. Und den Herr der Ringe haben sie eingesammelt, zumindest eine Station. Und den Lehr auf Cerberus soll auch zugemacht werden, nur den konnten sie nicht einsammeln, weil sie wohl zu blöd waren, die Station zu finden. Aber letztendlich wissen sie halt, dass sie da liegen und ja, das wird jetzt auch dicht gemacht. Also wir reden also letztendlich auch von Ibia, ja. Ja, gut. Ja, und bei den anderen Geschichten, bei diesen alten Häusern, ist das halt so eine Sache, es ist schon so eine, es ist hart an der Legalitätsgrenze, denke ich mal. Ja, ja, keine Frage, ja. Ja, sehr hart. Ja, ja. Also es geht auch durchaus drüber weg. Ich meine jetzt auch weniger die Berechtigung dafür, weil da ist, glaube ich, die Meinung von allen einig. Da muss man halt mit zugedrückten Augen rein und hoffen, höchstens einen Platzverweis zu kriegen. Aber die Frage ist einfach, meinst du selber, dass die auch überleben werden? Also ich bin zum Beispiel der Meinung, die werden nicht dieses Jahr schon nicht mehr überleben, weil einfach du legst so ein Ding, veröffentlichst das und am ersten Wochenende ist das ja wieder bewohnt. Das ist ja nicht so wie früher, dass dann einmal eine Woche einer da reingeht, sondern da gibt es jetzt... Also, da fasse ich mir wieder, es gibt Kalender, in dem man sich dann eintragen muss, wer wann da reingeht. Natürlich müssen sie irgendeine Lösung finden, aber da muss ich auch mal, wenn ich das mir objektiv angucke, frage mich schon, ob das wirklich noch der richtige Weg ist. Also, was ich da erschreckend fand, ist, wir waren ja zweimal da im Abstand von 2 Wochen, weil wir es beim ersten Mal nicht geschafft haben und wie das Ding nachgelassen hat, wie das alles kaputt gemacht wurde. Ja, ja. Und es waren gelesen, ja nicht viele Leute da, also. Das war schon ganz schön bitter. Ja, stimmt, das hatte ich gelesen. Da haben sie sich auch schon beschimpft in den Logs, dass die hätten das kaputt gemacht und die das. Und das war so... Ich glaube, also ich glaube persönlich nicht, dass sie dieses Jahr noch überleben. Jetzt machen sie in Leipzig ja auch alle zu. Da gab es ja diese Serie Trau dich. Ist eine ganz berühmte Serie. Ist also wirklich ganz fantastische Caches. Ja, jetzt machen sie alle dicht, weil auf einem wurden wohl 2 besoffen auf dem Dach erwischt von der Polizei. Haben dann natürlich auch gerade gesagt, dass sie Geocacher sind. Tja, ja, jetzt, das noch unter der Woche vormittags, das Ganze noch etwas merkwürdiger klingt. Also sehr seltsam das Ganze. Aber gut, was sollen, jetzt schimpft alles auf die Reviewer, was sollen die denn machen? Die haben die Augen zugedrückt, das fand ich super. Ja. Aber jetzt passiert was, jetzt können sie die Augen nicht mehr zudrücken. Da braucht man die nicht beschimpfen. Ja, die bringen jetzt ihren Arsch an der Wand. Ja, was sollen sie noch anderes machen? Sollen sie hingehen zur Polizei und sie verhaften lassen dafür? Oder? Also manche Leute haben Vorstellungen, das ist mir auch... Ich meine, das ist genau wie mit den komischen Signaldosen, die mitten an der Bahnschiene veröffentlicht werden. Und Also früher gab es ja immer so eine Abstandsregel, die ich gar nicht so doof fand. Also ich hab den auch angeschrieben, also seine Frau. Wir lassen den Namen mal weg, das haben wir mal gesagt. Wir lassen im Podcast die Namen weg, da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. Aber es geht ja nicht um den. Also aber ich habe also einen angeschrieben, der ihn oben auf dem Bahnschotter liegen hatte, also 2 Meter neben der Schiene, die befahren ist da oben. Und weil mit ihm überhaupt kein Reden war, habe ich mit seiner Frau eine Weile gemailt, aber auch die hat das nicht so wirklich einsehen wollen. Ich sage jetzt nichts, eigentlich müssen wir noch weiter was zu sagen, aber dann ist klar, wer es ist, das wollen wir lieber weglassen. Aber die waren, das sahen sie gar nicht so ein. Irgendwann hat Pixel das Ding als DNF gelockt und hat auch deutliche Worte gefunden. Und da die Reviewer ihn kennen und wissen, dass der keinen Scheiß erzählt, haben sie den ja auch, der war ja ratzfatz weg dann. Und ich kann das unbedingt einstellen, ich kenne da die Reviewer nicht genug und weiß auch nicht, aber soweit ich weiß, werden sie wohl auch ein Auge auf ihn haben, was der da so legt, weil, naja. Also ich find das wirklich grenzwertig, dass... Es gibt Dinge, wie jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Ding heißt, an dieser Unterführung unter der Bahn durch in Neukloster. Ja, ich weiß, ein ach so, ja, also aber, ja, aber da bin ich ja unter der Bahn. Das sehe ich völlig. Genau, das sehe ich auch so, ja. Wenn man also nicht Gefahr läuft oder es. Ja, gut, dann nehmen wir mal Markus, der hängt auf. Markus hängt an der Schiene von unten. Von unten, ja. Ja, gut, aber du bist wirklich das unter der Schiene, die befahren wird. Das ist aber völlig ungefährlich. Ja. Es ist unangenehm, wenn der kommt, aber. Ja, genau, weil man den Zug tatsächlich eigentlich vorher nur einen Bruchteil von Sekunde vorher kommen hört. Und wenn man draufstellen, ist schon über einen weg. Man kann eigentlich nicht mehr noch rechtzeitig zucken. Ja. Das ist eben der Schockmoment dabei. Aber es ist halt keinerlei Gefahr. Nee, oben auf dem Mahnschotter, das Ding an diesem Signal fand ich auch. Da geht's mir, also da habe ich echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe mir dann echt dieses SBA gespart, weil ich jetzt auch nicht, ich wollte nicht schon wieder, weißt du, auf mir hacken genug rum. Ich muss das nicht mehr. Das geht nach dem Podcast bestimmt wieder los jetzt. Wenn wir jetzt mal Podcast, dann finden wir wieder welche, die auf uns rumhacken. Aber auch da können wir mit leben jetzt langsam. So, dann haben wir die Fragebogen eigentlich schon fast durch. Was ich gefunden habe, das war wie für den Podcast gemacht. 4. September ist das Vlog her. Habe ich gestern oder vorgestern nämlich durch Zufall auf Google Plus mitgekriegt. Das lese ich dir mal vor, das würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Achtung, gemuggelt. Also das geht um den Haidoku 055. Das ist so eine Serie in Lüneburg. Da haben die irgendwo 100 Caches im Wald geschmissen. Also ein Powertrail mitten durch den Wald, ich glaube 35 Kilometer, 100 Caches so um den Dreh. Ja, ich glaube, ich habe davon irgendwie um die 20 Stück gemacht. Ich wollte mal, ich habe auch einen Teil davon gemacht. Mir wurde es dann zu langweilig, ja, aber ich fand die jetzt gar nicht so übel, weil sie einmal nicht so schlimm versteckt waren und weil die Gegend toll war. Also das hat ja Spaß gemacht und du bist ja auch im Weg geblieben. Ja, ich habe halt die gemacht, also es ging damals darum, um irgendwie auf die 1000 zuzukommen. Ja, okay. Ging mir auch so, ja. Und ich habe die gemacht, die mit dem Auto zu erreichbar waren, die man halt auch erreichen durfte. Und das waren um die 20 oder so. Ja, klar, der Außenrand, ja. Ja, und das war schon ganz okay. Ja, da gibt es jetzt, pass auf, jetzt gibt es folgendes Log dazu. Achtung, gemuggelt sind die Stationen 53, 54, 55 und 58. Mich sprach heute im Wald ein vollkommen durchgeknallter Förster an. Ich war perfekt zu Fuß als Hundemuggel getan, beide Hunde an der Leine. Und er wollte mir sogar das Spazieren im Wald verbieten, da ich sein Wild vertreibe. Den Förster? Naja. Jäger, aber gut. Und ich denke auch mal, dass er da was durcheinander kriegt. Und überhaupt, in letzter Zeit seien hier so viele Geocacher unterwegs, aber denen habe er das Spiel verdorben. Und dann zog der Arsch, also er schreibt hier A. Wir können über euch Arsch sagen, ist schon nach 10. Eine Tüte aus dem Auto, ach nee, ist noch gar nicht, naja. Eine Tüte aus dem Auto und zeigte mir stolz seinen Fang. Definitiv oben genannte Caches. Ich hätte sogar die Zahl abschreiben können. Das hätte aber machen, das wäre cool. Kann man ihn abschreiben. Also, liebe Cacher, liebe Ona, der Typ ist echt heiß und wird jede wieder neue ausgelegte Dose wieder muggeln. Sollte man sich was überlegen? Entsetzte Grüße. Gut, Fia, was sollte man sich was überlegen? Was meinte der Name? Also, ich habe bei Google Plus mal dazu geschrieben, ich würde den Jäger tatsächlich mal ansprechen, ruhig höflich, und ihm vielleicht auch mal sagen, denk mal, du Jäger 1, wir Geocacher 100 und deine Jägerstände stehen so im Wald rum. Vielleicht ist es besser, man redet miteinander. Aber ja, das Reden hat ja auch geholfen bei Asko in Hasefeld, bei seiner Runde, die er da gemacht hat, von denen einfach ein paar archiviert. Da weiß ich gar nicht, warte mal, da gehen wir gerade nochmal drauf. Das interessiert mich, ich habe nur mitgekriegt, dass er sie archiviert hat, aber nicht warum. Nur, dass wir einfach mal sagen, warum wir da überhaupt drauf kommen, weil du ja jetzt, das wisst ja unsere Hörer nicht, du wirst ja jetzt Jäger. Da geht jetzt ein großer Freudeschrei. Genau, ein Raunen geht durch die Welt. Genau, deswegen haben wir dich ja auch als ersten Gast genommen, damit wir mal einen Jäger und es gibt sowas Perverses, also tatsächlich. Ja, noch bin ich ja keiner, aber. Na gut, ja, fängst ja jetzt an, also du bist ja guten Willens, das ist ja schon fast, wie nennt man das, am Transe? Geotranse. Genau, Geotranse, im Fachbereich. Und deswegen kamen wir überhaupt auf das Thema. Ja, das stimmt, als Jäger Geotranse. Ja, so zwiegespalten. Nee, deswegen würde mich mal das hier, was war denn mit Asko überhaupt? Also ich wusste, wir müssen mal einmal dazu sagen, Asko hatte eine Serie von 10 Stück. War das so viele? Ja. Und die lagen im Wald. Und die lagen aber auch am Weg, aber schon im Wald. Das muss man schon sagen. Kann ich nicht sagen. Ich habe es ja noch nicht gemacht. Ich weiß nur, dass halt Asko da Schwierigkeiten hatte eben mit dem Jäger, dass er dann aber irgendwann dich mit ihm getroffen hat, das ausdiskutiert hat. Und man hat sich halt darauf geeinigt, was jetzt in Ordnung sei und was nicht. Mhm. Ach, ein paar sind geblieben? Ein paar sind geblieben, ach so. Ja. Die haben das also miteinander besprochen und das ist ja auch in Ordnung. Also funktioniert es ja. Ja, weil ich habe die Runde gemacht. Und ich sag mal, die ersten 5, haben wir uns nicht sogar getroffen? Ja, genau. Ich habe die komplett gemacht. Und die Hälfte war okay und die andere Hälfte fand ich jetzt auch nicht gerade auf dem Weg. Also auf dem Trampelpfad, wenn man das mit viel Liebe sagen möchte. Also ich fand es auch, ja, ich kann in dem Fall kann ich die Liga verstehen. Also das erste Stück bis unten an den Zaun, das ging, das waren alle am Weg, die fand ich auch gut. Und dann ging es in diesen Trampelpfad dann in den Wald rein, wo ich euch dann auch da getroffen habe. Mhm. War ein Trampelpfad, aber mehr auch nicht. Also ja, kann ich schon verstehen. Ich schätze mal, dann sind die fünf bestimmt dicht. Also welche genau jetzt dicht sind, weiß ich nicht. Ich habe halt nach zwei, drei Tagen, nachdem die Serie herausgekommen ist, auch schon angegangen, das Thema, und habe die durchgezogen. Also ich fand es okay, gut, dass der Jäger, dass der Förster da vielleicht was gegen hat, kann ich wiederum auch verstehen. Und die Einigung ist dann auch okay. Hing nicht sogar einer am Widerstand? Ja, es ging aber auch so weit im Widerstand, der hat ja Zettel an die Autos gehängt, dass der ganze Wald nicht zu betreten wäre und so weiter. Das ist ja ein Privatwald. Und wenn ich dann sehe, dass dort doch einige Spuren von Geländewagenreifen unterwegs waren, ja. Wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass das keine Kescher waren. Nicht nur Geländewagen. Kescher fahren da auch mit Privat-PKWs rein, habe ich durchaus gesehen. Nee, das meine ich gar nicht mehr. Also ich denke mal, dass dort auch die Jäger und so weiter selber viel mit Geländewagen unterwegs sind. Ja, die dürfen ja auch. Die Wege waren ja nicht frisch von ja, PKWs ja, so zurechtgefahren. Und die Spuren waren da teilweise schon mehrere Wochen alt. Und hart und so weiter. Und der Cache selber lag ja erst seit drei Tagen da. Insofern waren das mit Sicherheit nicht alles Cacher. Das heißt, sie fahren mit ihren Autos durch und wollen anderen Leuten aber verbieten, da zu Fuß durchzugehen. Und das finde ich dann aber auch so ein bisschen strange. Ja. Also ich habe mit Jägern im Prinzip gar kein Problem, wo ich immer denke, das ist gut, dass wir mal einen da haben, der das werden will, weil wir wissen echt, wie man da rankommt. Weil ich sage mir immer nur, was ich nicht mag, wo ich echt sauer werde, wenn die mich aus dem Wald schmeißen wollen, in Anführungszeichen, mit dieser Begründung Hege und Pflege. Sorry. Vielleicht kannst du mich ja heute überzeugen, ich kann es nicht verstehen, warum man mit Explosionsgeschossen auf Tiere schießen muss. Das kann man mir nicht erzählen, dass man das nicht auch mit medizinischen Mitteln, indem man was im Futter beimischt oder ähnlichem, oder man fängt die an der Futterstelle und sortiert die schlechten aus, so nach dem Motto machen könnte. Dass man nein mit einer Knarre durch den Wald laufen muss? Das ist... Ich werde es dir in einem Jahr genauer erklären können, ja. Aber das ist gesetzlich geregelt, was du darfst und was du nicht darfst. Das ist mir vollkommen klar, aber ich unterstelle einfach immer mal, ganz ehrlich, und das ist was, was ich dann auch im Internet durchaus offen und ehrlich immer wieder schreibe, sorry, wenn der hier kommt und mir sagt, ja, ich gehe da hin, um die Tiere abzuballern, dann fange ich an, mit ihm zu reden, weil dann habe ich das Gefühl, jetzt reden wir mal auf einer normalen Basis. Wenn der zu mir kommt und sagt, ich bin für die Hege und Pflege der Tiere zuständig, mit einem Schrotgewehr in der Hand, dann habe ich da meine Verständnisschwierigkeiten, weißt du? Deswegen interessiert mich das mal, wieso wird man sowas? Was ist denn, selbst wenn du erst im einen Jahr wirst, du musst dir irgendeine Vorstellung gemacht haben. Ja, es ist halt, erstens ist es lecker. Das kann ich aber auch kaufen. Ja gut, aber auch Wild musst du ja irgendwo herkriegen. Ja, okay, das stimmt. Ja. Dann, ja, es ist, macht halt schon Spaß. Ist schon nett. Ja, was? Einfach in der Natur sein, ähnlich wie beim Dosensuchen, wie du halt durch den Wald stiefelst, setzt du dich halt und beobachtest wie hier. Also es ist jetzt nicht so, dass du jeden Tag durch die Gegend rennst und da Tiere schießt. Oder? Ja, hast du ja nicht, sowieso nicht. Aber ist das nicht auch ein Mitgrund? Ich finde immer diese ganze Diskussion so schlimm, weil ich finde es gar nicht verwerflich. Wenn einer gerne auf lebende Ziele schießt, mein Gott, dann ist das so. Man muss doch nicht mal alles verurteilen. Also mir kann doch keiner erzählen, wenn ich ein Killerspiel mache, mache ich doch nichts anderes letztendlich. Natürlich will ich wirklich auf Menschen schießen. Aber auch da geht es mir darum, auf irgendwas Bewegliches zu schießen. Und beim Bund, ganz ehrlich, ja, ich habe auch auf die Pappscheiben geschossen. Ich fand es auch nicht schrecklich, ganz im Gegenteil. Das hat mal Spaß gemacht, weil ich wusste, es ist nichts Ernstes. Und deswegen ist das so gar nicht damit drin, dass man das auch möchte? Ich meine, das gehört doch dazu. Ja, also ich finde es halt nett, diese ganze Naturgeschichte und das Wissen, was dahinter steckt und so, ist schon, passt schon. Was bist du denn dann über? Du musst jetzt irgendwie ein Jahr Lehre oder wie muss man sich das? Du machst so einen Kurs, ist im Prinzip wie so ein Lehrgang. Mhm. Gehst du ein, zweimal die Woche hin und dann lernst du halt Gesetze, Viecher, was es an Getier gibt, Waffentechnik und so ein Zeug. Das mit den Waffen, das irritiert mich immer sehr. Ja, irgendwie muss die Tiere ja liegen. Da kannst du auch mit der Falle arbeiten. Ja, genau das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Weil, ja, es wird auch mit der Falle gearbeitet. Es kommt halt darauf an, welche Art von Tier du dann jagst. Ich sag mal so, ich habe ja noch nicht mal, nicht jetzt so mit dir, habe ich noch nicht mal ein Problem. Und ich kenne auch andere Jäger, wo ich überhaupt kein Problem mit hätte. Ich kenne aber durchaus Jäger, wo ich mir einen Kopf fasse, dass man denen eine scharfe Waffe in der Hand gibt. Das ist wie bei jeder Gruppe. Guck dir die Geocacher an. Es gibt Idioten und es gibt keine Idioten. Ja, aber prüft das eigentlich einer? Also außer jetzt mal diesen Lehrgang, den kann ich auch machen, aber prüft eigentlich auch mal die charakterliche Eigenheit oder wie funktioniert das? Hat dich irgendeiner nach charakterlichen Eigenschaften geprüft, als du deinen Führerschein gemacht hast? Nee, aber als ich zum Beispiel zur Bundeswehr ging, wurde das durchaus geprüft, bevor man eine Waffe in der Hand kriegt. Und wenn ich einen Waffenschein beantrage, muss ich auch zu einer psychologischen Untersuchung, ja. Aber natürlich, du kriegst nicht mal eben so, soweit ich weiß, einen Waffenschein. Da, soweit ich das weiß, musst du dann den beantragen und dann, soweit ich weiß, musst du da auch zu einer Untersuchung oder zu einer Befragung oder so. Ich glaube nicht, dass du den so kriegst. Ich glaube, polizeiliches Führungszeugnis musst du irgendwie abgeben oder so. Und das reicht? Da muss ich gleich mal nachdenken. Wie gesagt, das sind diese Dinge, die ich, wenn dann der Kurs angefangen hat, dann irgendwann erfahren werde. Da müssen wir nochmal eine zweite Folge machen. Das können wir gerne mal machen. So. Interessiert mich. Ich will dich da jetzt auch nicht irgendwie in die Enge drängen oder irgendwas schlecht machen. Also mir geht es wirklich darum, das ist mit Sicherheit das, was die Leute interessiert. Also ich sehe da zum Blitz in Jörgs Augen. Wenn der den nächsten Waffenschein hat, ganz offiziell legal bekommen und Würde ich nie machen. Nicht, selbst wenn ich könnte. Ich habe bei der Bundeswehr, ich war ja 10 Jahre bei der Bundeswehr und habe da Waffen in der Hand gehabt. Und ich fand das immer unangenehm. Also ich fand Schießen gar nicht mal schlecht. Es war auch mal schön, mal so ein Ding zu schießen. Aber ich fand die grundsätzlich unangenehm. Wenn ich da liege und schieße oder stehe, nachdem wie man schießt, ist alles okay. Aber mit dem Ding rumzulaufen und du weißt eigentlich, ich habe alle 10 Meter geguckt, ob die gesichert ist. Ich stelle mir jetzt gerade ziemlich lustig dieses Bild gerade vor. Du stehst halt dem Jäger gegenüber im Wald. Ihr habt euch zufällig getroffen. Du beim Cachen, er halt beim Jagen. Ihr habt allerdings beide eine Flinte geschultert. Das ist doch plötzlich eine ganz andere Basis, auf der man sich unterhält. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht bis jetzt, ich kann mich auch nicht beschweren. Ich kenne nur die Geschichten aus dem Internet und was die anderen erzählen. Ich persönlich habe mit keinem Jäger bisher ein Problem gehabt. Mich hat, glaube ich, einmal einer gefragt, was ich da mache. Da kam ich aus so einem kleinen Weg und habe gesagt, ich fahre da oben mal gucken. Und dann merkte er auch, dass ich jetzt nicht drauf eingehe weiter und das war's. Also nichts, wo ich sage, ist schlimm oder so. Also ich denke mal, generell ist das gar kein Problem, wenn du halt durch den Wald stiefelst. Darfst du ja auch, wenn es kein Naturschutzgebiet ist, wo Betretungsverbot herrscht. Da hätte ich sowieso selber dann aber auch ein Problem mit. Also wir unterhalten uns darum Vorgang. Also selbst bei Nachtcaches habe ich selbst ein schlechtes Gewissen. Und jetzt stöhnen alle auf, dass das jetzt in Niedersachsen ja irgendwie auch verboten werden soll, irgendwie nachts von dem Weg. Also ja, kann ich verstehen, das Problem ist auch, heute geht ja nicht einmal im Monat einer da rein, sondern da kommen ja Gruppen von, ich weiß gar nicht, 10 Leuten, also ich warte mal, dass ich mit dem Bus angefahren werde, obwohl wurden sie ja in Köln ja schon, kommen ja 10 Leute und jeder hat einen Scheinwerfer mit, das sind ja keine Taschenlampen mehr, das sind ja Scheinwerfer, die laufen dann in den Wald und freuen sich, dass da weglaufende Reflektoren sind. Da ist vielleicht schon der Gedankenfehler drin. Also den sehe ich dann sogar ein. Aber, ja, das, ich denke, das ist auch genau das Ding. Früher, wenn da mal einer mit dem Fahrrad durchgefahren ist, oder 2 oder 5 oder so, die dann auch alle am Tag und auf dem Weg bleiben, ist das alles kein Ding. Aber halt bei immer mehr werdenden Cacher, die angelockt durch Super Caches, ja. Kurse oder was auch immer. Ja, oh Gott, ja. Volkshochschule. Also wird ja überall gelernt, Geocaching schon. Ja, es wird immer mehr. Wobei ich muss zugeben, ich habe auch mal mit dem NABU zusammen so eine Veranstaltung gemacht, wo wir auch so ein paar Kindern das Cachen erklärt haben. Ja, aber das gehört ja mittlerweile zu. Die kriegen es eh irgendwo mit. Also ich finde das mittlerweile auch nicht mehr. Also vor 5 Jahren hättest du mir das nicht erzählen dürfen, aber heute, boah, ehrlich gesagt, du kannst dich doch sowieso nicht mehr dagegen wehren. Ich fand auch gar nicht mal, so wie jetzt NABU oder auch die Pfadfinder haben es, glaube ich, auch gemacht. Das fand ich gar nicht so schlimm. Das sind kleine Gruppen, denen das erklärt wurde. Ja, Gott sei Dank, denen wurde das wenigstens erklärt. Das Hauptproblem, was ich eher sehe, ist so, die Arbeitskollegen werden damit beglückt, ob sie wollen oder nicht. Die Verwandtschaft, die Bekanntschaft, jedem wird dieses Hobby also wirklich aufgedrängt zum Teil. Da fasse ich mir meinen Kopf. Aber gut, die Zeiten sind vorbei. Wir sind so viele, jetzt ist es eh egal. Ja, jedes Telefon kann das ja heutzutage und das ist halt das Problem. Ja, bloß auf den Titel, ja. Zum Suchen kann das noch gehen, aber das Verstecken, da schüttelt es mich jedes Mal, ja. Genau, die Koordinaten wurden mit dem Telefon aufgenommen. Ja, obwohl, da wird viel gesagt, früher war alles besser. Ja, ein Scheiß, ich kann ja auch noch Logs von 2006 zeigen, da hat einer gelockt. Im Listing stand das. Mess doch bitte nochmal die Koordinaten nach. Bei mir war der Akku alle, als ich ihn versteckt habe. Also das gab es früher auch schon, das ist also kein heutiges Problem. Die Handys sind natürlich schon, die bringen viele Kinder mit. Ich habe das Gefühl, Kinder gut und böse ist egal, aber die passen zu diesem Hobby nicht. Die bringen die Sorgfalt nicht mit, die Alten erwarten. Das ist echt ein Problem, finde ich. Das merkt man immer wieder. Die bemühen sich dann auch. So wie hier, wie hieß der aus Dersdorf? Egal, wollen wir den Namen, wollen wir gar nicht nennen. Aber der war ja auch, der hat ja auch 70 Meter im Off. Und ja. Ne? Über den Hint hast du den gefunden. Der Hint war Kinderspielplatz. Super, in der Rutsche der Kinder. Ja, du kommst an, Mitte 40, läufst auf den Kinderspielplatz und guckst von unten unter die Rutsche. Ah, super Cash. Ja, ja, mit dem, oder von dem habe ich auch ein, zwei Dosen gesucht. Das war. Der hat doch lange nichts mehr gemacht jetzt. Ich glaube, das sind auch viele so mit 13, 14. Ich merke das immer, dieser Dosenfischer-Song, die Kinder müssen mit und kommen dann aber nicht so. In der Art hat er ja auch so einen Song. Stimmt, für Kinder ist das eigentlich langweilig. Das merke ich immer wieder. Ich hätte auch gedacht, meiner Kindheit hätte mich das voll mitgerissen. Aber wenn ich so heute die Kinder sehe mit 13, 14, die haben selten Bock, das mitzumachen. Ist komisch, Andi, ne? Ja. Sehe ich aber meine Tochter auch, die ist 5 Jahre alt. Die hat absolut keine Lust dazu. Doch, die kommt dann sogar mit zum Klettern. Ja, nehmen sie zweimal im Jahr mit, das ist dann was Besonderes und dann hat das. Ja, stimmt. Geht auch nicht. Also, wenn ich sage, wir gehen cashen oder einen Schatz suchen, muss ich schon wieder mit Papa los. Das kenne ich auch, ja. Ist bei mir nicht anders. Du hast Kinder? Wusste ich gar nicht. Ja, eine Tochter. Und wie alt denn? Die 12. Ist auch angemeldet. Ja, die wird ja jetzt erwachsen, also mit 12. Da ist ja, dann wird es ja nicht mehr mit dem Alten los. Das kann ja nun. Die sind auch heute früher dran. Also, ich bin Papa, Mensch. Ja, ich weiß auch nicht, aber Kinder sind da, also merke ich ganz oft. Beim Sandmann, die Tochter, habe ich damals auch schon gemerkt, die hat am Anfang auch Spaß gehabt, aber das greift sich bei Kindern irgendwie ganz schnell ab, habe ich das Gefühl. So, ne? Wenn sie mit ihrer Freundin unterwegs ist, dann passt das. Und ansonsten alleine, naja, muss ja nicht sein. Ja, das kriege ich auch mal mit. Das fängt erst irgendwie so 30 wieder an, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Vielleicht, weil wir das früher nicht hatten, keine Ahnung. Vielleicht haben die mehr Reizüberschwemmung. Ich habe keine Kinder. Ich kann das nicht mal beurteilen. Du musst es doch wissen hier. Ja, man muss ja so weit laufen, bis man Ziel ist, ne? Du bist ja so viel draußen. Ja gut, die beiden Kleinen sind jetzt natürlich auch mit 5 und was ist jetzt 5? 5 und 1. Mit den kurzen Füßen möchte ich das auch nicht machen. Das habe ich am besten so einen Wandercash. Genau. 36 Kilometer für eine Dose. Super, danke, Papa. Oder zu Nothing But Stones kannst du aber. Wie siehst du denn überhaupt die Problematik mit Jägern und Geocachern? Ist da eine Lösung zu sehen? Also ich bin immer offen für alles. Ich kann mir im Moment einfach keine vorstellen. Ich glaube nicht, dass es da wirklich eine endgültige und für alle befriedigende Lösung gibt. Dafür gibt es einfach auf beiden Seiten zu viele Leute, die zu verbiestert sind. Es gibt Idioten bestimmt auf beiden Seiten. Ja. Es ist ja nicht so, dass da zwei vernünftige Menschen miteinander reden, sondern irgendwie 100.000 auf der einen Seite und 100.000 auf der anderen Seite. Und das geht nicht. Und die reden vor allem nicht miteinander, sondern meistens eher übereinander. Das ist das zweite Problem, ja. Ja, klar. Ja, es gibt ja bei den Jägern auch das eine oder andere Forum und irgendwie sind die Sprüche da sehr ähnlich, bloß um 180 Grad gedreht. Ja, da habe ich auch mal mitgelesen. Das war schon 2-3 Jahre her, aber da hatte irgendeiner das mal gepostet, da habe ich da auch mal reingeguckt. Boah, die sind ja genauso gut drauf wie wir. Ja, wobei, gut, also die Jäger sind eigentlich, da sind auch Spinner zwischen, gar keine Frage, aber wenn ich beide Foren vergleiche, ne, das Jägerforen, wo ich da mitgelegen habe, da war das ein, zwei Threads, die so waren. Wenn ich ins grüne Forum gucke, das ist ja so dieses berühmte Geocacher-Forum, da würde ich eher zu den Jägern gehen. Das muss ich auch gestehen, weil da schreibst du keine Seite, ohne dass die ersten Beleidigungen kommen und spätestens auf Seite 2 geht es in Fäkalsprache über und auf Seite 3 wird es im Allgemeinen geschlossen, weil es einfach ein Niveau erreicht hat, wo es überhaupt nicht mehr weitergeht. Also das erschreckt mich bei den Geocachern ganz oft. Also der Ton, ich finde den immer noch nicht. Die treffen sich auf riesen Events, in Köln auch, 4.000 Leute, nett, genau, 4.000 Leute, alles umarmt sich, friedlich ist nett. Und hinterher beschreibt man sich. Und hinterher wird sich dann doch irgendwie bepöbelt wieder. Also, boah, ich finde das ganz merkwürdig immer. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich bin aber eh auch ein bisschen überempfindlich, das wissen aber alle. Aber das höre ich auch von anderen, also das geht nicht nur mir so. Viele loggen gar nicht mehr oder nur noch Standardsatz, weil egal was du loggst, da findet auch noch immer einer was dran zu kritteln. Also schreib doch heute mal ein negatives Log. Also noch nicht mal negativ, sondern einfach, der Cache hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil, und begründest das sogar vernünftig. Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Wirklich negativ gelockt? Richtig negativ nicht. Ich habe dann einfach so gefunden und einen kurzen Satz und gut. Den ja. Weg gehe ich mittlerweile auch. Ich ja. kann das auch verstehen. Ja. Also das kann ich nicht überlegen. Ich habe bei meiner ersten Dose wieder diesen wunderbaren Leitplanken-Nano. Das ist das Langweiligste, was es gibt. Habe ich auch diverse negative Einträge bekommen, zu Recht. Und der ist dann ja auch ein bisschen gewachsen und was anders geworden. Da wurden die Einträge dann noch besser. Das passt dann ja auch. Aber es kratzt doch irgendwie doch, oder nicht? Ich finde das immer... Ja, klar. Dann denkst du, oh, toll, ich habe jetzt so einen ganz winzigen, querzfindenden Nano irgendwo in die Leitplanke geklebt und wirst dann vollgeballert mit langweilig. Das kennt man ja, schon. Ja, ja. Obwohl sie recht haben, geht es dann ja doch ein bisschen. Ja, aber da kann man eigentlich nur das besser machen. Und bei der zweiten Dose, bei der DHBO-Affäre, war es dann ja schon deutlich positiver. Ja, besser machen finde ich immer schwierig. Also mir fehlt die Fantasie für solche genialen Teile, wie jetzt hier Bike OS LK die letzten gemacht hat. Einfach auf die Idee würde ich nie kommen, muss ich einfach gestehen. Das ist einfach so, so geil. Ich find, allerdings fotografiere ich die mittlerweile immer, die Finals. Schreibe nicht dazu, welche das sind, um das nicht zu spoilern. Und veröffentliche das auf Google Plus. Mit Geotech im Foto. Nee. Da achte ich extra drauf. Und selbst wenn die Leute, die meisten, die mich da lesen, sind ja eh nicht von hier. Aber da sind schon die Ersten, die sagen, oh, jetzt mache ich auch so einen. Und damit habe ich das Ziel schon erreicht. Weißt du, wenn wir solche, wie soll man die sonst durch Deutschland tragen? Ich finde einen abgekupferten Cache überhaupt nicht schlimm. Sollen sie doch kopieren ohne Ende, ist so völlig egal. Hauptsache liegen geile Caches. Und so ja. was Bikeweise Kai gelegt hat. Ja. Oder Müsfi. Ja, ja. Müsfis kann man nicht kopieren. Da musst du ja schon wieder Spezialkönnen zu haben. Das ist aber ja lieber eine gute Kopie, als jetzt irgendwie die tausendste Dose in einer Baumwurzel. Oder ja, so. Genau. Manche filtern ja schon nach mein erster Cache. Das fliegt gleich raus. Oder ich weiß nicht, noch so zwei, drei Sätze. Also es gibt wirklich schon welche, die filtern danach, weil mein erster Cache brauchst du nicht mehr hingehen heutzutage. Die werden wirklich irgendwo in die Ecke geschmissen. Und das ist dann auch lieblos. Also da logge ich dann auch lieblos, aber auch nicht mehr negativ. Also ich verstehe dich schon, dass du da noch keinen negativen geschrieben hast. Das kann ich echt verstehen. Wir haben ja hier auch so ein bisschen eine Insel der Glückseligen noch, weil hier liegen ja doch ein paar ganz gute rum. Also der Verläufer heißt er, glaube ich, hier, der legt ja auch ganz gute ein. Also die haben mir bis jetzt auch alle gefallen. Alle? Ja, doch, glaube alle. Doch, der hat schon richtig gute Caches dabei. Ja, haben wir sonst noch von Spezialisten hier? Hier in Buxtehude wird gar nicht so viel gelegt. Nee, hier ist auch alles voll, so ziemlich. Ja, das stimmt. Die habe ich. Ja, ich sehe die natürlich immer alle nicht, weil ich die alle gemacht habe schon. Dann fällt einem das nicht so ins Auge. Na, Asko hat jetzt ja wieder eine kleine Runde in Hasefeld gelegt. Die fand ich auch ganz nett, obwohl es One-Way war. Ja. Ja, gut. Hast du die schon mal? Die habe ich gerade gemacht, ja. One-Way ist natürlich ganz schlimm, dass auf dem Rückweg keine Dosen liegen. Das geht ja. Ja, da haben wir auch. Selbst da, das ist wieder so die typische, wo ich sage, auch so viele Cacher. Freitags bin ich hin, mittags begegnet mir die ersten. Die Mittagspausen-Cacher. Also ich habe nur noch den Freitagvormittag. Also ich warte da eigentlich noch drauf, dass der Rückweg sich von alleine erledigt, weil jeder, der dort lang geht, irgendwie sein Döschen, was er immer so in der Tasche mit hat, als Ersatzdöschen, da irgendwo fallen lässt. Ja, ja. Und irgendwann wird das von ganz alleine eine Runde. Ich habe nie Ersatzdosen mit. Kannst du mit Dosenweitwurf machen. Dann. Ja. Machst du sowas, wenn die Dose nicht da ist, eine neue reinlegen? Nö. Wenn ich Papier dabei habe, dann schmeiße ich vielleicht noch ein Papier rein, wenn das Logbuch voll oder nass ist. Aber eine andere Dose hinlegen, dafür also, gibt es DNF. Ich wollte sagen, das mache ich auch, dass ich mal ein Stück Papier dazu lege. Aber ich habe auch kein fertiges Logbuch mit. Ich finde das immer. Sorry, aber der Cache gehört dem Owner und den kann er pflegen. Und auch wenn das Logbuch voll ist, bepöbeln mich viele, ihr könnt da Neues reinigen. Nein, mache ich nicht. Das ist Owners Sache. Da tue ich einen Zettel zu, aber spätestens dann muss er selber mal hin. Und wenn das Ding nicht mehr gepflegt wird, dann muss man den auch mal SBA locken, damit er zugemacht wird. Also ich finde nichts schlimmer als so marodierende Caches, wo der Owner seit 10 Jahren tot ist und das Ding wird weiter gepflegt. Da wird immer so Logbuch für Logbuch reingestopft. Also vor allem, wie willst du ja auch eine Dose auslegen, von der du nicht weißt, wie sie versteckt war. Vielleicht bist du auch einfach zu blöd, die zu finden. Ja. Oh, da gibt's Spezialisten. Ja. Weil es halt wirklich gut versteckt ist. Oder du packst dann halt die 30. Dose in denselben Baum. Dann ist der ganze Baum gepflastert mit. Nee, im Schnitt sind 2. Das kann ich dir tatsächlich aus Erfahrungswerten sagen. Es gibt etliche Caches, wo mittlerweile 2 Dosen liegen. Wo dann einer einen dazugelegt hat. Ohne geschrieben hat, du Idiot, mein liegt noch da. Recht hat er. Ich hätte sogar das Lock gelöscht, glaube ich, in so einem Fall. Also, das finde ich. Also diese mit 2 die Dose zu legen, weiß ich nicht. Das ist nicht mein. Aber du kennst sowieso mehr die Region Buxtehude hier oder Hamburg? Gar nicht so, ne? Hamburg, wenn wir mal auf der Dienstagsrunde da reinbügen. Ja gut, aber jetzt nicht so schwerpunktmäßig. So um die Arbeit rum habe ich alles abgegrast, was man ja mit der Pause schafft und das war's dann. Ja gut, ihr habt es hier dann noch ein bisschen schöner. Hier casht man ab und zu noch alleine, habe ich festgestellt. Das hast du natürlich bei uns da jetzt Neuwulmsdorf, Hamburg, die Ecke. Das geht nicht mehr. Da fahren hupende Autos an dir vorbei, die winken. Toll. Du versuchst gerade im Stealth-Modus ganz in eine Dose zu greifen. In Buchholz stehe ich, da suche die Dose, da fährt einem Auto vorbei, Scheibe runter. Auf einer Seite vom Zaun. Das war wirklich nett gemeint, aber ich darf ich nicht erstmal selber suchen und muss es denn gröhlend über die ganze Straße sein? Mitten im Ort vom Krankenhaus. Ja, gut. Ich meine, dass man, wenn eine neue Dose rauskommt und man dann den einen oder anderen trifft beim FDF-Versuch, das ist ja noch in Ordnung, aber so. Ja, FDF versuche ich mittlerweile nicht mehr, aber ja, das sehe ich auch so, das finde ich auch nicht schlimm. Also, das kann passieren. Aber ansonsten schlimmes. Ja, was heißt schlimm? Die sind ja auch alle berechtigt, dahin zu gehen. Das ist ja noch viel schlimmer. Es gibt ja keinen Ausweg aus der Geschichte. Dann versuchen manche, ja, dann gehst du zu Open Caching. Ja, wenn da alle hingehen, habe ich dann wieder das gleiche. Also dieses Problem sehe ich nicht mehr als lösbar mittlerweile. Musst du vielleicht doch mal das zu der anderen Plattform wechseln von, war das jetzt Open Caching Com? Bin ich. Open Caching Com, kannst vergessen, das ist alles nur Kopien von GC.com. Bei opencaching.de sieht es ganz ähnlich aus. Da gibt es hier eine Handvoll OC-only, also die nur bei OC gelistet sind. Aber selbst die nicht mehr. Weißt du hier noch, dieses dreiarmige, hast du auch gemacht, ja, in Welle. Ganz toller Cache eigentlich. Aber der hat seine mittlerweile auch bei GC gelistet. Also es gibt, ich habe glaube ich in meinen 7 Jahren da irgendwie 50 Caches OC-only. Und davon waren ehrlich gesagt die Hälfte Scheißdosen. Also verkümmerte, nicht mehr gepflegte. Klar, die haben die nicht mehr gepflegt, weil ein Jahr keiner gekommen ist. Also OC setzt sich auch irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nicht wirklich durch. Dann gibt es noch Terra-Caching, da bin ich jetzt gerade reingetreten, um mir das anzugucken. Da gibt es in 30 Kilometern 2 Caches. Gut, die haben den Vorteil, dass die wahrscheinlich eine relativ hohe Qualität haben. Du kommst nur rein, wenn 2 Mann für dich sozusagen eine Partnerschaft übernehmen. Und wenn du Scheiße baust, fliegst du wohl auch wieder raus. So habe ich das da rausgekriegt. Das ist ja schon mal ganz nett. Die Idee finde ich auch nicht schlecht. Also das wäre so ein Weg, der gehen könnte, ne? Und dann gibt es jetzt noch Manzi, nennt sich das. Da versteckst du als Final so QR-Codes. Also im Prinzip Geocaching ohne Dose. Das halte ich auch noch für gar keine so schlechte Idee in der heutigen Zeit. Das funktioniert nämlich auch im Wald dann. Weil ich ja keine Dose verstecken muss, sondern nur so ein Zettelchen. Das bringe ich natürlich eher unter. Ja gut, die Jäger wird das genauso stören. Ja, und QR-Code liest doch jeder aus. Die Dinger kleben bald an jedem S-Bahn-Fenster. Ja, kannst du nichts mit anfangen, wenn du nicht dieses Programm dazu hast. Also dass ich, achso, das kann man natürlich nicht sehen. Ich habe so ein Ding mit, weil ich hier die einzigen, gibt's jetzt in Hamburg gibt es jetzt einen vom Knaller, der hat eingelegt. Das war's. Und vorher hatte ich 10 Stück gelegt, das heißt, jetzt gibt es 11. Den vom Knaller habe ich noch nicht gemacht, weil der mitten in Hamburg liegt. Und jetzt liegt hier Buxtehude auch einer, also direkt bei dir vor der Tür, du musst den bald mal machen. Aber lass mal liegen, wenn ich mein Telefon nachher wieder aktivieren kann, will ich den was gerne ausprobieren, was passiert. Kannst du ja noch nicht. Also so, wenn ich diese passende App dazu gar nicht habe, was dabei rauskommt. Dann zeige ich dir so an, in Klarschrift. Kannst du auch so scannen, dann zeige ich dir den, da passiert nichts anderes als ein Link zu der Internetseite. Okay. Und dann, mehr macht er dann nicht. Und wenn du die Applikation dafür benutzt, dann würdest du praktisch sofort loggen. Geht natürlich auch nur in Deutschland, sonst haben wir das Problem, dass wir bisschen teure Gebühren zahlen dafür. Wieso? Roaming-Gebühren meinst du? Mhm. Ach, das ist gar nicht wild. Ja, aber du musst aber Verbindung haben. Du musst die Dinger scannen vor Ort. Er prüft also auch dein Handy ab, wo du gerade bist. Ja, das ist dann minimal. Also wenn du halt die automatischen Updates und so weiter ausmachst bei deinem Telefon. Ich bin jetzt gerade in Dänemark gewesen. Da hatte ich mir so einen Tarif geholt, 50 Megabyte für eine Woche. Haben mich 4 Euro gekostet. Okay, damit, das ist ja. Damit bin ich gut hingekommen. Und ich habe dann navigiert über Google Maps und so eine Späße. Ah. Natürlich nicht jede einzelne Straße. Ich meine, klar, ich kannte ja nicht. Beim zweiten Fahren kennst du die Straße schon. Ja. Aber halt hin und wieder navigieren, ein bisschen cachen mit der Live-Karte und so weiter. Ich bin gut hingekommen mit 50 Megabyte pro Woche, gar kein Thema. Musste mich da jetzt nicht großartig zurücknehmen. Also das mit im Ausland nicht online gehen, das ist eigentlich auch in kürzester Zeit geschehen. Bis jetzt habe ich es ja auch nicht gemacht. Also dieses Manzi ist ja jetzt sowieso ganz neu und ich habe hier mal ein paar Raute durchgepflastert, damit die Leute was zu cachen haben. Zahlen sind ja nicht wichtig, aber wie das immer so ist, ne? Ja, bei den Tausendsten freut sich trotzdem jeder. Hast du die Tausend schon zusammen doch? Ja. Hast du da besondere gemacht? Nee, ja, ich habe von Biker SLK die, ich nehme mir mal die Freiheit gemacht. Das oh, der war im Prinzip, oh, der das war ein besonderer. Also der hat, also ich mag Biker SLK Caches sonst nur bedingt, weil ich kein Mystery-Fan bin und absolut unfähig für sowas bin. Aber der hatte ja auch so ein Hauch Mystery war ja mit drin, also ein bisschen Rätsel ja. War ja mit drin. Den fand ich klasse. Also den habe ich mit Heike gemacht und wir waren echt begeistert. Der war einfach toll. Also wir hatten schon irgendwie 30 Kilometer sind wir glaube ich schon gefahren, über Hollenstein und alles und sind dann dahin gekommen und haben den noch gemacht. Der war einfach, weil ich hatte den auch noch angerufen, irgendwas, genau, dann hatten wir es aber doch noch gefunden. Den fand ich, also der war grandios. Der ist schön, der ist richtig, richtig, richtig gut. Also er hat sowieso zuletzt jetzt hier wirklich gut rausgehauen. Ja, das war nach der magnetischen Nordpol-Geschichte, wo wir ja halt in Hamburg festgestellt haben, dass es gute Dosen gibt und weniger gute Dosen. Und haben wir dann auch überlegt, dass wir müssen ein bisschen was tun. Um da mal wieder Qualität reinzubringen, ne? Ja, ich werde auch von mir einfach ein paar Dosen jetzt zum Winter hin archivieren. Und ich würde auch mal gerne wieder einlegen, aber ich, noch Wurms, das ist echt dicht. Da geht gar nichts, multimäßig jedenfalls nicht, weil weiß ich auch nicht genau, muss ich noch nachgucken, wo die liegen, weil die Flakhuddels sind alles Mysteries. Eigentlich das Bundeswehrgebiet bietet sich an, denn so wie es aussieht, wird da die nächsten 10 Jahre wieder nichts passieren. Jetzt haben sie wohl die Gelder zurückgezogen, um das ans Netz anzuschließen, alles und so. Deswegen wird da wohl wieder nichts passieren. Also, müsste man eigentlich mal was machen. Das ist natürlich die Frage, die Gebäude dort, sind die jetzt immer noch unter Bewachung? Ja, noch. Das Problem ist, warum ich im Moment auch keine lege, ist wirklich, also ich habe in Harburg eingelegt. Ne? Wir fahren nach Harburg oder zwischen Harburg und Unterwulmsdorf. Da ist irgendwo Karglas und davor ist ein Grundstück leeres, vielleicht so 400, 500 Quadratmeter und davon ein Haus. Und dieses Grundstück ist echt leer und zugewachsen und ist wirklich Lost Place. Du gehst durch ein Loch im Zaun, da darfst du auch durch, das ist ja nichts, das ist ja leer, das Gebäude. Das ist kein richtiger Zaun, sondern so ein alter Holzzaun, der so zusammengefallen ist. Und dann stehst du zwischen, dahinter ist ja eine 6-spurige Bahnstrecke, davor die 4-spurige Straße und du stehst da im Grün. Das ist ein richtiger Lost Place. Jetzt liegt da auch ein bisschen Müll rum. Ja, die Reste von dem Haushalt, also ein paar Steine, 2-3 Plastiktüten. Jeder, der da war, hat sich beschwert, dass das ja so müllig wäre. Dann ja, hättest du auch aufbauen können. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Nee, und da hatte ich den über einen Baumast geschmissen mit einer Angelsehne. Man sah die Sehne sogar schon. Aber hat er dazu geschrieben, nicht im Dunkeln wegen dem Haus nebenan, damit die sich nicht gestört fühlen. Die sind natürlich die ersten in der Dämmerung hin, haben auch nichts gefunden. Ich habe den wirklich nur, es war praktisch der Baum, macht so eine Gabel, um den Baum festgeknotet, über den Baum geschmissen und in Augenhöhe hinter. Du machst nur den Baum in Augenhöhe vor dir, ohne jede Tarnung. Der Baum war tot, also es war nicht mal bewachsen. Hing ein grüner Pettling. 2 oder 3 DNFs. Von so Leuten wie, nee, ich wollte ja keiner erwähnen. Aber da waren Leute bei, die so die Meister der Lost Places sind, aber den haben sie nicht gefunden. Haben mich dann nur angesimst. Das wäre ja kein 1-1, was, ob ich mal tippe, das wäre nie ein D1. Oh. Na, vielleicht muss man Zito machen, dass da der Müll wegkommt, dann passt das vielleicht im Augenblick. Zito wird, glaube ich, ja, da wird sich sogar lohnen. Ansonsten, Zito ist ja auch wieder neue Regel. Kriegst du nicht mehr so einfach genehmigt, soweit ich gehört habe. Also es gibt nicht mehr diese Variation, was ja gerne genommen wird. Es wird ja nicht ein Event gemacht. Es müssen ja mal 15 Stück am besten sein, sonst kommt ja keiner mehr. Und dann machen sie ja gerne ein Event und danach direkt ein Zito. Das heißt, sie räumen ihren eigenen Dreck weg, sozusagen. Das ist wohl will Groundspeak nicht mehr genehmigt haben. Na gut, ich habe ein Zito mal hier in Buxtehude mitgemacht. Das war ganz nett, um es mal gemacht zu haben. Und da waren wir doch zusammen, genau, ja. Ja, genau, aber andere Leute Müll wegsammeln. So ging es mir danach auch. Ja. Ich habe auch gedacht, ja, war jetzt eine nette Runde und wir hatten ja auch was zusammengekriegt da. Ja, aber nee, eigentlich. Das Logo haben wir ein gutes. Das ja, dafür habe ich es auch gemacht eigentlich. Und danach habe ich auch so festgestellt, nee, sorry, aber Müll sammeln. Nee. Ich glaube, in Köln gab es auch einen. Das war jetzt ganz absurd. In Köln war war das Mega-Event? Nee, wie hieß das? Geocoin-Fest. Hast du davon mitgekriegt? Mitgekriegt habe ich es, aber ich war nicht da. Ist jetzt das größte Geocaching-Event gewesen, das es weltweit gab bis jetzt? Ja, tatsächlich, haben sie zusammengekriegt. Die haben mit 6 Leuten das, glaube ich, organisiert. Sagenhaft, dass sie das hingekriegt haben. 2 Sachen haben nicht funktioniert, aber das war alles Kinderkack. Also insgesamt war das super geil durchorganisiert. Ich bin eigentlich nur hingefahren, weil ich fand das so völlig absurd und daneben, aber also das weiß auch Tönnies, der das organisiert hat, dass ich immer gesagt habe, tolle Organisation, aber ich finde es vom Ansatz her irgendwie so merkwürdig. Und das war auch wirklich völlig absurd. Also ich habe den Tag in Köln verbracht, bin mit Schlemmerkeschern und Co. durch die Gegend gezogen, wir haben gut gegessen und getrunken Und Heike wollte von Anfang an diese Bustour mitmachen. Die casht ja gar nicht. Aber die wollte das gerne erleben und hat dann tatsächlich 15 Stunden oder was sind die in den Bus, glaube ich. Also, durch Köln gefahren. Oder? Ja, nee. Morgens um 4:30 auf dem Parkplatz. Und dann ist dieser Bus durch 5 Länder und 21 Caches haben sie, glaube ich, gemacht. Ja, und dabei haben sie alle möglichen verfügbaren Icons gesammelt. Nee, nicht alle, ich glaube nicht alle. Also 11 Stück, glaube ich, haben sie. Ich glaube, da fehlt irgendwie noch was. Weiß ich jetzt aber nicht sehr. In der Statistik, wie viele verschiedene Cache-Typen du an einem Tag mal geschafft hast. Also ja. Tradi, Multi, Mystery, Letterbox, hast du nicht gesehen. Und GC40 haben sie mitgemacht, das ist der älteste noch gepflegte Cache in Belgien, glaube ich. Da war der Owner sogar vor Ort, da gab es dann auch Sektempfang, weil das waren 5 Busse mit 280 Leuten, muss man mal zusagen. In Frankreich extra welche gelegt worden für diese Bustour. Also organisatorisch fantastisch, gibt's gar nichts. Das Einzige, was echt nicht funktioniert hat, war das Essen. Das war gelinde gesagt scheiße, aber da kann der Caterer was für, nicht die, die es organisiert haben, die haben ja einen Caterer besorgt. Aber so absurd, also was hältst du von sowas? Bustouren, also. Nee, da hätte ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Das ist also bestimmt nett und völlig bescheuert, mal durch die Gegend zu fahren, um ein paar Punkte zu sammeln. Und 5 Länder in 4 Tagen zu machen, habe ich auch schon gebracht, aber. Ja, aber selber. Ja, genau, alleine. Okay, ja. Also ich fand's, ich habe sofort gesagt, ich sage, Heike, die sind völlig bescheuert, die wollen mit dem Bus 5 Länder machen. Ja, meld mich mal an. Ich sage, was willst du denn da? Du cashst doch gar. Die würde ich mir mal angucken, die Leute. Dann ist sie da mitgefahren und hat sich die ganzen GC-Codes aufgeschrieben. Ich habe gedacht, die bringt mir keinen einzigen Cash mit, den ich dann loggen kann. Doch, sie saß ja neben Sobo. Alligatöse war auch noch dabei, Deichgräfin auch. Also die war in guten Händen und wurde da durchgeführt. Also ich fand die Bustour so schwachsinnig, dass ich sie schon wieder gut fand. Aber ich habe da gesagt, nee, das meine ich. Ich setze mich da nicht ran. Also nee, geht gar nicht. Ich habe erst noch überlegt, ob ich es log. Aber gut, Heike wollte, wie ich es ja, warum soll ich nicht loggen? Was soll's, ist mir auch egal. Also, aber ich fand es schon. Ja. Obwohl, gut, so ein paar Länder mitzumachen, das hat schon was. Also, ich finde es schon klasse, in möglichst vielen Ländern zu cachen. Ja, die Idee war halt auch für die Amerikaner und so. Ne? Der weiteste kam, glaube ich, von Neuseeland. Oh. Der kam tatsächlich unter anderem wohl wegen diesem Event hier. Also, der hat natürlich auch Urlaub rangehängt, aber der war wohl auch wegen den Coins tatsächlich irgendwie. Also, die sind ja noch ausgetickter als wir. Und dass die natürlich die Länder mitnehmen wollen, ja, okay. Wie gesagt, den Ansatz der Bustour habe ich verstanden, aber da drin zu sitzen, ist das wirklich noch Geocaching? Ich muss schon Bus fahren. Ja, also, nein, 15 war, also ich kann so, lass es 10 oder 11 gewesen sein, aber auf jeden Fall den ganzen Tag, abends um 8 kamen sie dann auf das Event praktisch, wo ich dann schon saß und wartete. Also ich hatte gemütlich ihren Tag. Ich hatte Sepp und Bert haben wir dabei und die Schlemmercacher, wir kennen jetzt aus sämtlichen guten Cafés Köln. Die Schlemmercacher sind ja so, dass die nennen sich nicht umsonst so. Die hat eine ganze Liste mit von Cafés, die gut sind. Und glaub mir, wenn du mit denen essen gehst, kommst du auch fett wieder nach Hause, weil da gibt es wirklich gutes Essen dann. Die haben wirklich, also ja, die wissen, wo es gutes Essen gibt, doch. Erstaunlicherweise sieht man denen das nicht an. Also, nee, die beiden essen ja auch dann nicht viel, sondern gut. Ja, ich hatte so erst, wie ich zum ersten Mal gehört habe, was sie machen und die ja noch gar nicht kannte zu diesem Zeitpunkt, habe ich gedacht, okay, also. Ja. Das müssen zwei Gestalten sein, die man sich in Acht nehmen sollte. Ja. Aber nee, das sind ja ganz normale Leute. Ja, das ist ein Durchschnitt, ja. Ja. Obwohl, wenn ich mal so an unsere Dienstagsrunden denke, wenn wir da so durch die Gegend düsen, 2, 3, 4, 5 Stunden, um auch eine Handvoll Dosen zu machen, ist eigentlich auch manchmal ganz schön bescheuert. Aber lustig. Ja, aber das sind ein paar Leute. Dann ja, macht ja, das immer maximal zu fünft, also mehr. Ich wollte sagen, aber du kriegst wenigstens noch mit, wo der Cash liegt. Ja. Bei der Bustour war es wohl so, dass auch bei manchen Caches, ich weiß nicht, ob es so durchgeführt wurde, aber so war es wohl geplant laut Beschreibung, dass das Log praktisch durchgegangen ist und alle haben unterschrieben, bevor sie ankamen und dann wurde das übergeben, das Logbuch sozusagen. Weil sonst wäre es ja gar nicht gegangen. Stell dir mal vor, da liegt ein Cache, da kommen 5 Busse mit 280 Leuten. Was soll da für ein Logbuch drin sein? Da brauchst du eine Klorolle für. Also. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es auch nicht. Also ich möchte schon ganz gerne noch die Dose sehen. Ja. Auch wissen, ob die nun gut war oder nicht. Also ich wusste auch gar nicht, wie viel Heike dann macht. Ich hatte vorher auch ein bisschen Gas gegeben. Wir wollten die 7000er voll machen. Also da wollte ich gerne 0 nochmal. Und ich wusste nicht so ganz genau, welcher es ist. Und wir haben ihn dann spätestens, also wir haben ihn dann nachts gemacht. Es gibt so einen gelben Fiat, war das genau, auf dem man dann seinen Namen ritzen muss. Das fand ich schon so geil. Das fand ich noch besser als das eigentliche Event. Deswegen habe ich das als 7000 auch genommen. Wobei das Event auch schon großartig gemacht war von denen. Aber das war das letzte Mal, als ich das mir angetan habe. Also morgens beim Frühstück kurze Hose im Hotel beim Frühstück. Also ich weiß auch nicht. Also das ist so eine Mindesterziehung, die ich vielleicht genossen habe. Ich keine Ahnung, aber das finde ich komisch schon. Und dann alle mit T-Shirts. Irgendwo war immer ein Geocaching-Kennzeichen draufgeklebt. Und nee, fühlte ich mich nicht so wohl. Also ich hätte mir aufgedruckt, ich tue hier etwas Geheimes. Glaub mir, da wärst du auch nicht mehr mit aufgefallen. Die Hälfte jetzt nicht lesen können. Bei uns im Hotel waren auch noch Holländer, Belgier, die waren auch alle. Die einzigen, die nicht als Geocacher aufgefallen sind, waren wirklich Heike und ich. Weil ich habe nur auf dem Sonntags-Event selber ein T-Shirt angezogen, wo es drauf stand. Aber noch nicht zum Frühstück morgens. Und da ist recht in kurze Hose mit irgendwelchen Bambles schon an mir dran. Oh nee. Weiß ich nicht. War ganz komisch. Seltsame Geschichte. Aber naja, ist, muss man mal mitgemacht haben. Also kann ich dir nur empfehlen. Also ein Mega-Event mal mitzumachen, das ist nicht unbedingt schön und spannend, aber es ist schon ein Erlebnis, das mal gesehen zu haben. Also was da so rumläuft, das ist beeindruckend. Vielleicht sollten wir hier mal eins machen. Oh ja, irgendwo an der Elbe auf dem Lüanleger oder so. Weiß nicht, also ich habe als einziges Mega-Event das Project Game mitgemacht in Bremen. Ich fand es klasse, ich hatte da aber auch den Eindruck... Muss ich mal sagen, ich habe das T-Shirt an, dazu passend. Wenn wir schon podcasten, habe ich auch ein Gamer-T-Shirt an. Also das Event fand ich klasse, ich hatte da aber auch eher so den Eindruck... Das ist halt irgendwie ein normales Event, was einfach ein bisschen größer, also ein bisschen besser besucht ist und gut. Ja, trafen sich alle in der Halle, ja genau, ja. Also ich hatte da noch nicht so den Eindruck, dass es irgendwie so total abgefahren ist. Wie es jetzt ist, ne? Die versuchen sich alle gegenseitig zu toppen. Das ja. ist sehe ich eher als Problem als gut an. Also die haben sich noch gefreut, dass sie die 500 zusammen hatten, dass sie dann ja. den Mega-Status dann hatten. Das wurde genau. auch wirklich gefeiert bei den Organisatoren. Ja. Die hatten ihren Spaß daran. So hatte ich dann auch meinen Spaß damit, das war alles gut. Und wenn ich jetzt so die Organisation zu den anderen sehe, finde ich nicht schlecht, müsste mir aber irgendwo einfach schon zu viel. Ich wollte gesagt, wird zu groß, dann hat man da nicht mehr so viel von, ja, sich auch so. Aber solltest du es trotzdem mal machen, eins muss man mal ausgetestet. Eins muss man gemacht haben. Und ja. wenn du mal hinkommen kannst, also ich habe es zweimal mitgemacht, Heike wollte schon das zweite Mal nicht, weil sie sagt, einmal ist das toll, zweites Mal ist langweilig, mach die Nordseetaufe irgendwann mal mit. Die ist großartig. Also das ist so ganz was Eigenes, weil du fährst ja mit dem Schiff auf die Hallig und sonst hast du auf den Events immer, die Leute kommen, haben ihren Punkt und dann gehen sie wieder cachen und so. Das finde ich immer ganz schrecklich, dass man sich nicht unterhält, sondern die holen ihren Punkt und dann laufen sie wieder weg. Und oft das können sie da nicht. Da sitzt du auf diesem Schiff fest. Da sitzt du auf einem Schiff mit 200 Cachern, da kann keiner weg. Das sind nur Cacher und dann kommst du auf die Hallig, läufst über diese Hallig, damit hast du die Hallig auch besetzt. Also das ist... Ja, du hast das auch nur einmal warst du mit, ne? Ich war, ne, beide Male war ich mit. Das zweite Mal noch? Ja, und ich habe jetzt auch schon Karten fürs dritte Mal. Echt? Ja. Ne, jetzt habe ich auch nicht mehr. Also mir war es jetzt auch das zu groß einfach, weiß ich nicht. Also ich finde es jetzt auch echt, oh Gott, da muss ich jetzt zuhalten, damit Alex das nicht hört. Nee, ich finde es jetzt einfach auch langweilig, das dritte Mal auf dem Schiff darüber zu fahren. Also, da ist der Effekt so ein bisschen weg, finde ich. Na, ich habe jetzt das Glück, dass ich erst aufs zweite Schiff gekommen bin, was dazu gebucht wurde. Und ich bin jetzt auf dem Schiff der Auserziehung. Wieso? Na, die erste Runde wurde ja dann in diesem Online-Shop dann da an Karten gegeben. Ja. Das habe ich nicht schnell genug mitbekommen. So, und die natürlich, ich sag mal hier unsere typischen Onliner, die sind natürlich alle dabei. Ja. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin jetzt ja hier nur zweite Wahl dabei. Ja, Hauptsache kommst rüber. Ja, schon, aber ich bin halt gespannt, was für Leute ich da jetzt treffe. Das ist schon wieder. Ach so, ja. Vielleicht kannst du ja auch hier ein Gegen-Event mitmachen. Ja, das kennst du nicht. Es gibt in Hamburg immer grundsätzlich zu jedem großen Event auch ein Gegen-Event. Ja. Da gibt es so einen ganz speziellen, der macht die dann immer. Wollen wir hier gar nicht weiter erwähnen, aber er macht die angeblich nicht als Gegen-Event. Steht nur im Listing schon drin. Naja, wie das jeder, wie er es will. Gut, dann doch lieber irgendwelche kleinen Geschichten, wie jetzt hier damals in Buxude im Brauhaus oder bei dem Italiener einfach mal zusammensitzen. Also ganz ehrlich, das Brauhaus war... Ja, das war vom Essen her total Mist. Weil, nee, ich fand's gerade nö. Nein, also das Essen selber meine ich nicht, ich meine einfach nur die Organisation, weil ja, es hat ja ewig gedauert. Die waren ein bisschen überfordert, aber ich fand das Event, ich glaube auch, wer hat das eigentlich veranstaltet? Warst du da mit bei? Nee, war die Schafe doch, oder nicht? Ja, das war glaube ich mein erstes. Aber das hat ja eine ganz merkwürdige Eigendynamik bekommen. Welches meinst du? Das, wo die Dosenfischer mit waren und so? Nee. Das, wo. Es gab noch ein anderes. Mit dem ja, wo es auch dieses Geotagging-Spiel. Ah, okay, das ist ein anderes gewesen. Okay. Es gab vorher noch mal eins. Deswegen, ja. Weil das erste Event, was so ein bisschen mit Prominenz besetzt war, wie man das nennen möchte, das hat wirklich hier mit so ein bisschen, in meinen Augen, mit dem Buxtehude stattgefunden. Das war, was hast du das damals mit veranstaltet? War das das schon? Das war erste? Tatsächlich die Schafe und ich und ja. Mit guter Unterstützung noch von einigen anderen Buxtehudern. Ach ja, mit Geo, das lief ja auch unter Geo Eagle damals. Genau, die sich dann eingeklinkt haben, ja. Gut unter die Arme gegriffen dabei. Und das ist ja letztendlich ein Dorfevent damals gewesen. Erstmal gab es gar nicht so viele Kescher und da war Buxtehude wirklich noch völlig unbekannt sozusagen. Und dann melden sich plötzlich so Sobo, Alligatöse, also die ganzen mit vielen Founds und bekannt waren. Die Dosenfischer kamen dann. Dann kamen aus, war nicht so aus Stuttgart? Ja, na klar, die waren doch auch da, ne? Mazzotti war dabei. Mazzotti, also alles, was so in der Szene Namen hatte, meldete sich plötzlich nach oder das hatte eine ganz merkwürdige Dynamik bekommen. Das war also ein geiles Event. Das war klein, aber es war so, also ganz, ganz merkwürdig war das. Echt, das weiß ich auch nicht. Das werde ich nicht vergessen. Wilma mit seinem beeindruckenden Hündchen. Wilma, genau, mit Irene. Das weiß ich noch. Der hat so einen irischen Wolfshund. Irischen Wolfshund, genau. Wolfshündin. Ja. Mhm. So ein riesenweißes Tier und kann sich draufsetzen und würgen, das stört den Hund nicht. Der ist so liebevoll. Der war noch mit zum Nachtcachen. Der weiß ja, dass er im Fall der Fälle gewinnt. Ja, ja, das stimmt. Ich habe sie ja jetzt wieder gesehen. Wir haben ja einen Podcast mit Gassi Potom gemacht. Mhm. Und da war Irene auch wieder dabei. Das ist ein Hund, ich sagte, Riesentier. Und der damals im Nachtcache hier, kennst du den in den Fischbeck? Den Moorgeister? Nee. Das ist so ein ganz altes Ding. Musst du machen, der ist super geil. Keine Technik, nix, aber super geil, weil der alles unter Null liegt, das Gelände da. Mhm. Also am besten nach Regen machen, dann macht er besonders Spaß. Nee, der ist wirklich grandios. Und da haben wir dann Nachtcache nachher noch gemacht. Da waren die Dosenfischer mit und Wilma eben auch mit seinem Hund. Wie läufst du nachts durch so leicht wabernden Nebel mit einem bis zur Brust reichenden weißen Hund, der da durchjagt, mit einem blau, was heißt, ein blau blinkendes Halsband an der herum. Ja. Ach, geil. Da glaubst du ja fast, du hast Drogen genommen. Ja, ja. Der Hund hat das aber auch geglaubt. Der roch dann irgendwann leider nicht am Kuhzaun, sondern am Bullenzaun, der ein bisschen mehr Strom hatte. Und dann brauchte Wilma auch eine halbe Stunde, bis er wieder mit seinem Hund zurückkam, weil der hatte keinen Bock mehr, der wollte da nicht mehr hin. Wie fies. Ja, war das erste Event damals, ja. Na, Mega muss noch mitmachen. Haben wir noch was? Haben wir noch Themen? Ja, genau, haben wir noch Themen. Nein, wir können doch die anderen Podcasts kopieren. Ah. Den kennt doch eh keiner. Müssen wir noch was zum Jäger wissen? Ich kann jetzt natürlich noch einen VHS-Kurs machen für alle Geocacher, die schon eine Weile dabei sind, dass sie mal lernen, wo man eigentlich nicht hingeht, wo eigentlich das Wild Vorrang hat. Ja, vielleicht sollte man das in erfahrene Hände legen. Das Schlimme ist, das stimmt und mir wird es genauso auf den Sack gehen. Deswegen sehe ich da auch echt keine Lösung bei rauskommen. Weil, ja, ich verstehe den Jäger, ja, ich verstehe das Wild, ja, aber ich will da trotzdem hin. Und du kannst ja auch machen, was du willst. Du wirst natürlich das schaffen, irgendwann mal ein paar Leute darauf zu trimmen und zu sagen, okay, hier erkenne ich jetzt eine Stelle, wo es vielleicht doch nicht so klug ist, irgendwie eine Dose oder eine Station hinzubasteln. Gut, tue ich es nicht. Ja, aber dann meldet sich morgen irgendein Cacher neu an und der liegt genau da im blöden Turnier. Ja, ja. Das, ne, also du, ja. Kannst ja gar nicht alle irgendwie darauf trimmen und darauf achten lassen. Du, vor allem kannst du auch mittlerweile machen, was du willst. Gemeckert wird sowieso. Begeistert mich schon mal dieses Thema Nagel im Baum. Ja. Ja, muss nicht sein. Nein, bringt nicht jeden Baum um. Also irgendwo muss man mal so einen Mittelweg finden. Ja, kann man. Ich kann aber auch die Leute verstehen, da kommt ein 16-Jähriger, der will auch mal einen Cache verstecken, der geht jetzt in den Wald und sieht als erstes dieses Schild Naturschutzgebiet, das mit Pappnägeln an einem Baum festgenagelt ist. Ja. Was ich mehr als einmal jetzt schon gesehen habe. Ja, dann kann ich mich doch nicht wundern, wenn der jetzt auch einen Nagel nimmt und in den Baum haut, oder nicht? Also ich weiß doch gar nicht, wie schädlich ist. Kennst du dich damit auch schon? Ach, frag mal, wenn du einen Jäger ausprobiert. Jäger mit Förster. Ja, stimmt. Ich denke, sobald da Kupfer drin ist, also sprich Kupfer, Messing, Schrauben, das ist giftig für den Baum. Ansonsten ist es eher für die Sägen und Forstmaschinen schädlich. Ja, das wird der Knackpunkt sein. Also das mit Kupfer habe ich auch schon mehrmals gehört, auch gerade hier von den Förstern aus Ehrhorn. Die haben auch gesagt, wenn ja, Kupfer, nee, ich wüsste jetzt gar nicht. Nein, Messing. Also im Messing ist ja Kupfer drin. Kupfernägel gibt es natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich wüsste jetzt so auf den Schlag gar nicht, dass ich solche Nägel zu Hause irgendwo habe. Ich kaufe die ganz normalen Silberne, die da im Baumarkt rumliegen. Ich bin sowieso völlig unfähig davon. Ich kaufe die irgendwelche Nägel. Nee, das ist aber genauso speziell und strange wie eigentlich Aluminiumnägel, was an sich ja schon mal bescheuert ist. Ein Aluminium ist viel zu weich, um es als Nagel in einem... Ja, wollte ich ja sagen, hätte ich jetzt auch, wäre auch mein erster Gedanke. Die Leute, die dir aber irgendwo in einem Forsthaus ein Vogelhäuschen aus Holz verkaufen, die sagen, wenn du das an einen gesunden Baum hängen willst, dann nimm einen Aluminiumnagel. Das Aluminium schadet halt nicht dem Baum, der stört sich daran dann nicht so sehr. Und dieses Aluminium ist halt so weich, dass es im Sägewerk auch nicht weiter auffällt. So, also stürzt niemanden. Aber ich wollte sagen, okay, das mit dem Sägewerk will ich einsehen. Jetzt habe ich mal für einen Nachtcache, wo ich eine Station im Baum hängen wollte, also einen ziemlich großen Reflektor, wollte ich sehr hoch in einem Baum anbringen, ja, sodass man ihn über eine weitere Strecke sehen kann. Und ja, ich habe wirklich versucht, einen Aluminiumnagel zu bekommen. Vergiss es. Also ich habe, wie gesagt, ich schicke dann Heike los, die ist handwerklich begabt. Wir haben hier in Buxtehude zu dem Zeitpunkt zwei verschiedene Baumärkte gehabt. Und inzwischen sind es ja zwei gleiche von der Kette. Die hatten es beide nicht. Die haben Vogelbezeichnung gesagt, Aluminium, Nagel, als ein Wort, vergiss das. Dann war ich noch in Harburg bei Obi. Die haben dann etwa das Gleiche gesagt. Die waren zumindest so motiviert, dass sie nochmal einen Katalog geguckt haben irgendwo. Haben wir auch gesagt, also, ne, vergiss es, kannst du die vielleicht irgendwo herstellen lassen, so ab 1000 Stück geht's dann los oder so. Oh ja, super. Aber einen großen Nagel. Also ich meine, Stil hätte es natürlich, wenn du Sepp und Bertha mal fragen würdest, ob du nicht einen Coin kreieren lassen kannst, mit der man irgendwas am Baum befestigen kann. Das hätte dann wirklich mal was. Ich, also bis jetzt, nee, wir haben am Baum auch noch nichts befestigt. Und wenn, habe ich immer Angelsehne genommen. Das dürfte dem Baum ziemlich scheißegal sein. Ja, wenn es fest sein soll, ist natürlich blöd. Beim Reflektor, der soll ja sich nicht bewegen. Aber ja, dafür habe ich einmal blöderweise, aber das ist ein Blatt im Baum, wollte ich zusätzlich hängen, praktisch, wo die Koordinaten drauf standen. Da habe ich eine Büroklammer genommen. Da habe ich festgestellt, die sind nicht outdoor geeignet. Die war da 2 Wochen, hat die sich so gut wie aufgelöst. Also da bleibt echt nichts von übrig. Die gammelt dir komplett weg. Aha. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil eigentlich habe ich gedacht, nö, Büroklammer genauso richtig. Ja. Nee, kannst du vergessen. Geht gar nicht. Und das habe ich dann auch wieder mit Angelsehne gemacht. Das hielt dann wenigstens. Mit dem Reflektor, ja, Reflektor ist schwieriger. Was hast du, diese dreieckigen Pyramiden-Dinger da? Feuernadeln. Feuernadeln, genau, ja. Ja, und die sind ja jetzt nicht so tief, die bleiben nur in der Rinde. Das, denke ich mal, sollte gehen. Also ich sage ja, man muss auch mal so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand daran, ja, man muss jetzt nicht anfangen, so einen Hufnagel vom Pferd da in den Baum zu hauen, aber wenn er jetzt einen kleinen Nagel im Baum hast, dann weigere ich mich zu glauben, dass der deswegen gleich umnippelt. Also, das ist schwierig. Also ich versuche es zu vermeiden. Ich mache dann gerne so mit Angelsehne was oder so. Die hält nämlich ewig. Und ich sammle auch die Sachen tatsächlich wieder ein, wenn ich den Cache dann wieder abbaue. Das heißt, wenn ich sie wieder finde. Ja, das ist eben die Sache mit dem gesunden Menschenverstand. Muss halt das Hirn einschalten, bevor man das sieht. Ja. Aber es ist ja bei allen Dingen so. Ja, aber es funktioniert ja leider nicht. Das muss ich auch zugeben. Wenn ich die Caches, meine Caches sehe, dann frage ich mich, wo da der... Irgendwo stand das mal geschrieben. Stell dich da hin. Jetzt überleg, wenn du den Cache da hinlegst. Zeigt der mir örtlich irgendwas oder ist es ein tolles Versteck? Und wenn beides nicht der Fall ist, dann denk mal drüber nach, ob da wirklich einer hin soll. Dass das irgendwie so formuliert, gab es mal irgendwo so einen Hin. Da, nur daran musste ich halt, das reicht schon. Aber selbst das, bei manchen Caches fragst du dich doch wirklich, also... Ja, Baum, filmlose Baumwurzeln. Ja, oder auch witziges Versteck Hundeködel. Ja, ich finde das bedingt witzig, weil ich habe keine Lust, jedes Mal die Hundeködel allein zu fassen. Also, ja, vor allem musst du dann erstmal 3 echte wegdrücken, bevor du dann... Genau das, ja. Hier haben wir doch hier irgendwo einen gehabt, in der Wurmsdorf, oder war der? Ja, SRS, Fipsi oder so. Ich fand den eigentlich ganz witzig, aber andererseits habe ich auch gesagt, weiß ich nicht. Dann darf es sich auch nicht wundern, wenn da einer gegentritt, einfach weil er nicht mit der Hand ranfassen macht. Hatten wir nicht auch sowas auf irgendeiner Dienstagsrundentour irgendwo Richtung Stade raus? Wo wir dann abends gesucht haben, wo noch der gute Mann da gefragt hat, was wir da machen und wir ihm erzählt haben, dass wir einen Fahrradschlüssel verloren haben. Oder warst du nicht mit dabei? Ihr belügt die Leute, ich krieg das genommen. Ich muss mir gerade an einen Cache denken, den ich mal etwas außerhalb gemacht habe. Das war ein derart großer Haufen von diesem braunen Zeug, dass man wirklich dachte, okay, also vielleicht von einer Giraffe oder sowas. Also deswegen schon wieder auffällig und damit dann auch schon wieder sehr lustig. Aber ansonsten die Kleinen, die echt wirken, sind natürlich dann echt weniger schön. Ja, also da, es gibt ja diesen Film auf YouTube da aus Berlin, hat den ja eigentlich ganz Unbekannter da gemacht. Das sollte wohl ironisch sein, sagt er dann nachher. Der wirklich Scheiße reingeschmiert hat in so eine Filmdose. Das hat er noch gefilmt. Und da hatten wohl tatsächlich schon zwei auf dem Blog unterschrieben oder was. Also selbst das hat die Leute nicht aufgehalten. Das ist das wirklich, boah, also wo ich, das Ding hätte ich sofort entsorgt, ehrlich. Boah. Nee. Oh, Scheiße. Ja, es ist, die Schmerzgrenze bei manchen Cachern ist schon relativ hoch, ja. Das, was hast du, was ist denn das Schlechteste, die du gefunden hast? Also nicht vom Namen her, das wollen wir gar nicht, aber so jetzt mal so, wo man sagt, ja, Scheiße. Da fällt mir keine Ahnung. Ich habe so ein paar, die ich nicht gefunden habe in Neuwumsdorf, die irgendwie auch nie gefunden wurden, die kurz danach archiviert wurden. Ja, die kenne ich. Nee, da lag auch keine. Da lag definitiv nichts. Ja, das fand ich relativ schlecht. Es gab einen südlich von Buxtehude, wo ich den als erstes gefunden habe, wo ich dann hinterher die Koordinaten nochmal verbessert habe. Ansonsten, ja, es gibt viele Dinge, die einfach jetzt nach 1000 Dosen halt einfach langweilig sind. Das liegt aber sicherlich daran, dass du irgendwann halt mit 1000 Dosen hast schon fast alles gesehen. Nee. Das denke ich auch immer. Aber zumindest von den einfachen Sachen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber das kann ich dir wirklich sagen. Also ich habe jetzt 7000 und ja, ich gebe dir vollkommen recht, vieles ist echt langweilig und vieles geht auch ganz schnell, weil du einfach schon einen Blick dafür hast, wo er in etwa ist. Das muss man sagen, die Routine kommt, ohne dass du deswegen gut bist, sondern es ist einfach die Masse, die es gemacht hat. Aber es ist immer wieder mal, und wenn es Biker SLK war... Ja, es gibt natürlich immer so ein paar tolle Sachen dazwischen, natürlich. Ne? Das TB-Hotel Stade, hast du das gemacht? Nee, das muss ich noch machen, aber ich habe schon gehört, das muss... Großartig. Also... Ich habe mittlerweile schon zwei Filme gesehen, es gibt die tatsächlich mitten in Deutschland nochmal zwei, die fast genauso sind. Aber das ist egal, die Kopie macht überhaupt nichts, das Ding ist klasse. Ich habe also nichts gegen Kopien, das ist völlig in Ordnung. Ja, sehe ich auch so. Ja, es gibt halt schöne Dosen, klar, aber die sind halt selten. Und wenn du halt viele Dosen hast, dann sind auch ganz viele... Ja, das brauchst du mir nicht erzählen. Das kenne ich ja. Aber am liebsten technische Dosen, oder? Wenn ich so höre, magnetische Nordpol, also Müsli ist ja nun doch. Sehr... Also ich mag das, wenn Leute gebastelt haben, ne? Irgendwas Schönes zusammengestellt haben, das ist so mein Ding, Technik, das passt schon. Wobei auch dazu kommt, bei Müsli ist es ja manchmal an einzelnen Sachen so, die Caches sind dermaßen offensichtlich, aber fügen sich so harmonisch in die Umgebung ein, dass du sie sogar als Cacher nicht siehst. Ja, also ich bin bei Müsli immer zweigeteilt. Ich finde die Bauart klasse, ist überhaupt keine Frage. Aber ich gehe da immer weg und habe kein gutes Cacher-Gefühl. Ich fand das Bauwerk toll und habe das bewundert, weil das ist ja wirklich genial. Und auch die Ideen, die er hat, sind ja genial. Ich mag es aber nicht ganz so offen, wie er es gerne macht. Also mitten in der Stadt irgendwas aus dem Rohr ziehen, ist nicht so meins. Und mir fehlt dieses Cache-Gefühl, weil ich nicht suchen musste meistens. Also es ist jetzt gar nicht böse gemeint oder kritisch oder so, sondern einfach... Müsli ist meistens so, ich gehe da hin und habe was zu bewundern, aber ich habe nichts zu suchen. Weißt du, wie ich das meine? So die meisten sind halt, wie du sagst, die sind harmonisch, aber als Geocacher kommst du halt hin und dir ist relativ schnell klar, wo es ist. Und dann bestaunst du das Bauwerk, das er ja genial teilweise in die Sachen einbaut. Aber wie fehlt dieser Cache-Effekt? Kann ich ganz schwer nur beschreiben. Und Heike kann ich jetzt gar nicht mitnehmen, weil für die ist das natürlich nichts. Die interessiert sich jetzt wenig für so eine Bauarten, die will immer laufen. Das ist immer so ein Laufvieh, da kann ich immer nichts anderes. Geht nicht anders. Und deswegen, also da, aber seine Bauwerke sind genial. Wenn die noch gepaart werden, ich war mal in Stuttgart, hab die besucht und die haben mir ein paar gezeigt von einem, der heißt Degumgi. Das wird so geschrieben, weiß ich, wie der auf das Kürzel kommt. Und der ist im Prinzip der Müstvieh aus Stuttgart, aber die sie mir gezeigt haben, zumindest lagen noch alle so, dass du mindestens 2-3 Kilometer durch wunderschöne Landschaft laufen musst. Das war genau das, was mir bei Müsli fehlte. Da habe ich das gemerkt. Das ist genau, das war das Sahnehäubchen. Und soweit ich weiß, hat Gerald auch selber gesagt, dass er den also fast genau, oder dass er den genauso gut findet oder dass er ihn sogar besser findet. So ähnlich hat er gelockt, hatte ich nur gelesen. Also er war extra in Stuttgart auch mal, um die zu machen tatsächlich. Mhm. Oh, geniale Dosen. Das sind nur so eine Handvoll, aber die waren auch großartig. Kann ich nur empfehlen. Also wenn du, ne, Stuttgart, dann... Ja, also beim Nordpol hast du ja auch ein, zwei Kilometer, die du laufen kannst. Das, ja, das ist, wie gesagt, ich würde, also ja, ich würde den auch machen, ich werde den auch irgendwann machen, aber das ist wie bei Heike, ein, zwei Kilometer ist, ja, da redet sie noch nicht von Laufen. Also die möchte, deswegen finde ich auch mal interessant, du sagst zum Beispiel jetzt diesen magnetischen Nordpol, würde bei uns jetzt nie der Top-Cache werden, nicht weil er schlecht ist, sondern bei uns ist es ganz klar Nothing But Stones, weil wir die Art einfach mögen. Andere sagen, ja toll, da läufst du nach vorne, da liegt der Tradi da rum. Da haben sie grundsätzlich recht, da kommst du hin, da liegt ein Riesensteinhaufen, den du aus einem Kilometer Entfernung sozusagen schon siehst und die Dose liegt da drunter, ja. Da ist das lächerlich, aber du musst halt weit laufen und das ist, oder wie heißt der in, von Cosmic Bob an der Elbe? Wie heißt denn das Ding? 36 Kilometer. Ja. Scenery, irgendwas mit Scenery. Riverside Scenery. Das ist ein Cache, da wird Heike, den wird sie einmal im Monat mit mir machen. Nur ich habe keinen Bock, so viel zu laufen. Aber den ist zum Beispiel auch so einer, wo ich sage, boah, genial, sich die Arbeit zu machen. Ja. Kannst du auch tricksen. Ja. Wir haben uns einen Tipp geben lassen, wo es gut wäre, Fahrräder zu deponieren. Mhm. Wir haben auf dem Weg zum Startpunkt halt die Fahrräder mit dem Auto dort abgeladen. Ja, klar. Sind zum Startpunkt gefahren mit dem Auto, haben die erste Hälfte zu Fuß bewältigt, was durchaus sinnvoll ist, weil die erste Hälfte... Ja, geht es ja hoch und runter immer. Spaß. Nee. Da wäre das Fahrrad einfach nur ein Ballast. Und die zweite Hälfte kann man wunderbar mit dem Fahrrad machen. Und so kann man dann halt... Wir sind ja schon mit dem Wissen hingegangen, wir machen zu Fuß. Mhm. Rollspielkalle war damals noch mit und wir sind irgendwie Anfang Mai morgens um 8 hin und dann los und haben es gerade noch vom Buckelwernau geschafft. Also das war dann einfach eine Herausforderung sozusagen. Mhm. Und das war schon... Ja, das sind meine dann zum Beispiel. Ja, deswegen, also, ja, und dann ist der Ivy ja auch genau was für dich. Da sind wir ja auch 10 Stunden durch die Gegend gestiegen. Ivy haben wir zweimal gemacht, ja. Der ist jetzt aber dicht, soweit ich weiß. Oh. Oder der hat noch mal eine Kopie von aufgemacht. Ja, es gab Nachfolger. Genau. Ja, aber die sind auch schon wieder... Also da gab es wohl irgendwie, das lief alles wohl nicht mehr runter. Also der eigentliche Owner hat den zweimal gehabt. Wir haben also beide gemacht, wobei mir der erste etwas besser gefallen hat. Ja, beim zweiten sollte man ja keine Dosen mehr suchen. Nee, da musstest du Bilder so zu... Bilder vergleichen. Und wir haben natürlich das am Anfang nicht ganz begriffen, die ersten 2 Stunden damit verbracht, eine Dose zu suchen. Ja. Seid ihr denn am Ende, musstet ihr noch diesen kleinen Haken da hochkrabbeln? Ja. Na, da haben wir Glück gehabt. Als wir noch am Gucken waren, wie wir das jetzt irgendwie machen, hatte Heike die geniale Idee, einfach mal so eine Feuerschutztür anzufassen und die war auf... Ja, nee, wir haben das Ding dann irgendwann schon gesehen. Erstmal haben wir versucht, da hinzukommen. Es waren auch alle Türen und Fenster zu. Oh, ja. Das ging ja nicht. Und dann haben wir aber erstmal nichts gefunden, uns da in den Schatten gelegt, dann irgendwann entdeckt, dass da irgendwie was ist. Mhm. Und dann durfte Frederik dann da hoch. Ach ja, eine richtige Kletterausrüstung gehabt. Genau, ja, der Frederik hat dann auch die Abseilgeschichte gemacht. Dafür gab es dann andere bei dem, das war glaube ich erst das Final und dann hinterher dann der Bonus mit dem Unterirdischen. Ja. Da durfte ich dann rein, also da hat jeder irgendwie was gemacht. Musste man beim Abseil nicht mehr, ach, die Bilder waren ja nicht mehr Pflicht. Die waren beim ersten Teil. Beim ersten Teil musstest du ein Bild an der Abseilwand haben, ja. Das war Pflicht. Und wir hatten beim ersten Mal John 909 mit, der uns alle runtergebracht hat und beim zweiten Mal Pixel. Und da habe ich gesehen, dass Pixel das richtig gut kann, weil ich bin als erster runter, ohne Sicherung haben wir es natürlich wieder gemacht und dann ist das Grigri-Griff durchgebrochen. Nein, jetzt hol dir nicht hier die ganzen bösen... ja doch, da gab es sogar einen Film von. Wenn du mit Seil unterwegs bist, bist du gesichert, irgendwie gibt es da so eine Erklärung. Also, ja, hatte ich ja, ich hing ja mit dem Grigri am Seil, wenn dieser Grigri nicht durchgebrochen wäre, hätte ich auch weiter dran gehauen. Ich hing ja weiter dran, ich konnte nur nicht mehr hoch und nicht mehr runter. Siehst du, ist das die Sicherung? Ja, genau. Ja. Kriege ich im Arsch und dann zweite Seil runter und oben stand die Deichgräfin und wollte auch noch runter. Und die hatte vorher schon so Schisse. Mhm. Also der ging wirklich die Düse. Das war ja ihr erstes Mal Klettern. Ja. Kommt Besuche. Ja, ah. Das ist eine dicke Motte und dahinter hängt was Achtbeiniges mit Religiöses, mit Kreuz drauf. Gott, oh Gott. Wo wohnt ihr? Ja, das ist ein Erdgeschoss. Ja, das ist unsere Hausspinne. Also wir haben hier ein natürliches Fliegengitter vor dem Fenster. Ja, das ist auch okay. Das ist klasse, weil... nach dem Regen ist es halt weg, wird danach frisch aufgebaut und ist wieder sauber. Ja, haben wir vom Carport. Das ist interessant zu sehen. Und man kann hier tatsächlich abends mit Licht sitzen, also gekippten Fenster. Die Spinne hätte gar kein Interesse reinzukommen, die ist mit Fressen beschäftigt. Ja, kann ich mir vorstellen. Was will sie hier drin auch? Hier findet sie ja nichts. Eben. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal hier dicht, ne? Ja, wenn wir schon spät sprechen, dann glaub, schreiben ich glaube, das wird jetzt uns keinen mehr interessieren. Ja. Ja, haben wir ja den ersten Teil hinter uns gebracht. Vielen Dank. Ne? Gerne doch. Der erste Mutige. Ich danke auch. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Ich hoffe, das hat alles geklappt jetzt auch mit dem Aufnehmen. Also erstmal, bevor wir Kommentare kriegen, müssen wir das mal rausbringen. Und da hoffentlich stimmt die Lautstärke diesmal auch. Also wir werden mal gucken. Der erste Kommentar wird sein viel zu lang. Der zweite ist dann, ihr seid ungleich laut. Ja. Und ab dann wird es interessant. Ja. Viel zu lang ist mir scheißegal. Die Länge wird immer so lang sein, wie wir gerade. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken. Jetzt hört man natürlich mein Angegrabbel wieder. Dieses Gerät kann das nicht ab, wenn man es anfasst. Eine Stunde 29. Ja. Nö, das reicht dann auch. Und dann gucken wir mal, was die soll. Also die Länge wird sich, glaube ich, nicht ändern, weil ich habe keine Lust, so irgendwie, will jetzt eine Stunde rum mit einem Gespräch, jetzt hör auf. Ja. Nö, irgendwie, das finde ich immer sehr ungemütlich. Nö. Scheiß auf den Inhalt, die Länge zählt. Wir machen ja nur einmal im Monat oder so. Du hast ja so viele Kinder, dass du immer keine Zeit hast. Und wir müssen ja erstmal einen neuen Gast finden. Wir sagen jetzt los, ihr sagt jetzt einmal Tschüss, jeder, los. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, tschüss. Und wir hören uns irgendwann wieder, vielleicht, falls du es überhaupt noch hören will.